Freitagabend, 20 Uhr. Die Weltraumaffen sind schon wieder da. Das wird noch zur Gewohnheit hier. Guten Abend. In der Tat, hallo. Ja, halli, hallo. Nee, Ich begrüße euch zum Weltasteroidentag. Ja, an manchen Tagen wünscht man sich den großen Asteroiden, dass er endlich kommt. Und deswegen bringen wir euch heute wieder einen Talk von der Republika. damit sich mehr Leute wünschen, dass der große Asteroid kommt, oder was? Ja, er muss ja nicht so groß sein. Asteroiden-Akzelerationismus. Das soll aber groß genug sein. Ja, das ist halt auch die Sache. Wenn er nicht groß genug ist, dann tut es nur weh. Und wenn er zu Ja. groß ist, dann wird es selbst für die Kakerlaken schwer. Wen haben wir denn heute Schönes? Gute Überleitung. Da soll man nicht zu gemein sein, ne? Aber Ein bisschen gemein können wir ruhig sein, finde ich. ja, wir reden ja eher über Verhaltensmuster als über irgendwelche anderen Dinge. Also, ja. Ne? Ja, Republika. Und Cash, cash, cash, zwar. cash. Ja, wir sehen auch gleich, wie das Thema heißt. Ich habe dieses Mal nicht den Einzelausschnitt genommen, sondern hier mal vom Livestream, weil wir da nämlich noch die Anmoderation mit dabei haben. Und die wollte ich euch auf gar keinen Fall Boah, ist vorenthalten. es wieder Nils Es ist Bockelberg. wieder Nils Bockelberg, ja. Boah, ich will weg. Nils Wockelberg ist er doch, oder? Nils Wockelberg, oder Genau. was, weil er so schön singt. So, liebe Leute. Die Reihen lichten sich, aber alle, die hier sind, haben sich richtig entschieden. Denn jetzt haben wir einen sehr interessanten Gast bei uns hier auf der Bühne, der eine spannende Session für uns hat. Zu uns kommt nämlich jetzt Boah, der spannend. Soziologe Professor Spannend ist Dr. eins von Matthias Quent diesen vom Worten, die Institut ich. für Demokratie. Spannend ist so ein Wort, das eigentlich verboten gehört. Also, dieses, so, das finde ich total spannend. Das ist ein spannender Gast, der Herr Matthias Quent. Oh. Institut für Demokratie? Wusste ich noch gar nicht. Was ist das für ein Laden? Kennt man das? Das ist Ja, irgendeine Ausbildung das ist wahrscheinlich dieses wieder. IDZ, oder wie es heißt, was wir schon x-mal gesehen haben. Herr Quent ist ja einer von den Leuten, die immer angerufen werden, wenn man wieder einen braucht, der sagt, ja, diese Aussage, dass wir unsere Grenzen schützen müssen, ist ganz klar rechtsextrem. Hitler wollte das auch. Also Oder er so, ist wie so ein, sinngemäß. wie, er ist praktisch wie so ein Putzerfisch, der immer dann gerufen wird, wenn irgendwo am Narrativ irgendwas klebt, irgendwie Fakten oder Gegenargumente oder so, dann putzt er das, dann kommt der Herr Quen und putzt es weg. Für die Öffentlich-Rechtlichen. Okay, aber ist er eigentlich mehr so für sich selber bekannt als für seine Institution, oder? Hat die Institution hat er eigentlich jetzt. Ist das nicht relativ neu oder so das Ding sogar? Ich weiß es ja nicht. Ja, das war ja so ein Ding, was nicht ausgeschrieben wurde. Ach so. Obwohl ja irgendwelche anderen Leute auch gegen geklagt haben, weil sie das vielleicht auch gerne haben wollten. Jo. Diese Geschichte. Ich weiß nicht mehr genau, was das da irgendwie war. Irgend so eine Beratungsstelle oder irgend so was, irgend so eine, ja, irgend so eine Ausschreibung gab es halt irgendwie. Ja. Und Nicht. ja, nicht, ja. Und er hat es halt dann irgendwie bekommen, ja. Und Böse er hat ja auch. Zungen behaupten, dass er dann wegen seinem Engagement war für die Amadeo-Antonio-Stiftung und andere NGOs. Ja, und jetzt sehen wir hier Impfung, Windrad, Metaverse, wie Transformation in Klammern nicht demokratisch gelingt. Also, wir wollen die Transformation nicht demokratisch haben, lese ich daraus. Das ist mal mundvoll, würde ich sagen. Ist Impfung, so. Windrad, Metaverse. Was ist Metaverse? Das ist das, wenn wir alle nur noch online sind und wie in der Matrix zweites Leben leben. Dieses Ding Die vom Wahrheit ist gefühlt Zuckerberg. oder so. Ja. Ja, das ist das, das kommt alle 10 Jahre hoch, dann ist es das neue große Ding und dann ist es wieder gescheitert. Früher hieß es Second Life, glaube ich. Genau, der Second Life war die zweite Iteration und jetzt war Metaverse die dritte, aber Facebook entlässt da ja auch irgendwie alle Leute, also wird das wohl auch nicht so der Renner werden. Und selbst wenn man eine Brille hat in Deutschland, kann man auch noch gar nicht in das Metaverse rein, aus irgendeinem Grund. Da eine Mauer drumherum, oder? So ähnlich, ja. Ja, und das heißt auch nicht Okay. nur Demokratie, das Institut, sondern das hat auch noch einen Namen mit Z, nämlich. Zeitgeschichte. Zorro. Zigeuner. Nein. Zeitgemäße. Zander ist ein komplizierter Fisch. Das Institut für demokratische Zigeuner ist das. Warum nicht? Zivilgesellschaft. Korrekt. Soziologe Professor Dr. Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft und seine Forschungsschwerpunkte sind Polarisierung und Zusammenhalt, Klimarassismus und jetzt wird es interessant, rechte Reaktionen gegen ökologische Transformation. Klimarassismus, ja genau. Was ist das? Ja, das braucht man jetzt, das ist jetzt aktuelles Buzzword, geht nicht mehr ohne. Wir müssen dem Klima den Schädel vermessen, jetzt wird es Zeit. Und gegen Klimagerechtigkeit, also er forscht quasi anscheinend über Springer und die FDP. I don't know, aber wir würden uns jetzt sehr viel Interessantes erzählen. Springer und die FDP. Bernd. Wer ist denn diese FDP? Meint er die AfDP oder was? Du bist mir einer Preis. Ja, wahrscheinlich. Deine Session heißt Impfung, auch. Windrad, Metaverse, wie Transformation nicht demokratisch gelingt. Und da gibt es einiges zu erzählen. Wir freuen uns. Ja, das ist eigentlich ein ziemlicher Mask-Off-Moment, obwohl sie das ja sagen würden. Ja, wir meinen ja damit nur, wie das jetzt aktuell nicht demokratisch läuft. Das soll ja demokratisch laufen, aber ich lese da ganz klar raus. Und auch Taten sprechen lauter als Worte. Also man will das ja nicht demokratisch haben. Weil wenn man die Leute wirklich fragt, ob sie den ganzen Kram mitgehen, in der Theorie natürlich schon, aber wenn du das Praktischen magst und sagst, ja, wir schalten jetzt das ab und der Strom wird teuer und alles so, dann hat sich das aber schnell erledigt. Ne? Also. Ja, also ich lese auch raus, dass die demokratisch nicht gelingt. Also das nicht eigentlich ein Satz, ein Wort weiter oder so, dann wird das für mich Sinn ergeben. Nicht demokratisch gelingt. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Ein Riesenapplaus für Matthias Quent! Guck mal, hat man auch Windrad durch Wärmepumpe ersetzt, weil das ja viel aktueller ist. Haha. Ist ja ganz schön auf Zack, oder? Ja, klar, Turnschuhe und so. Das auch noch, oh mein Gott. Oh, du, Fellow Kids. Und guck mal, irgendein Bild aus dem Computerspiel wahrscheinlich. Boah, nicht so viele Anglizismen, Matthias. Vielen Dank für die freundliche Ankündigung und Begrüßung hier heute Abend. Es geht los mit einem wilden Ritt. Was haben Impfungen... Ja, das war sehr freundlich. Eine größte Tageszeitung Europas und eine an der Regierung beteiligte Partei von diesen bösen Liberalen, die wir nicht mögen. Die sind alle schuld daran, dass wir alle sterben. Ja, danke für die freundliche Ankündigung. Windräder, etwas moderner könnte man sagen, auch Wärmepumpen mit dem Metaverse gemeinsam. Banal, es geht um Cash, es geht um viel Cash und wie im Kapitalismus immer um dessen ungleiche Verteilung. Da weißt du direkt, wo die Reise hingeht. Ja, und dieser Mann leitet so ein Institut, da in Thüringen, ne? Also, ja. Also wieder mit der mit der Mauerschützenpartei, die. Aber beim Kapitalismus geht es nicht darum, dass das Geld ungleich verteilt ist. Eigentlich nicht. Weil es anleiert. Ja. Was heißt ungleich? Ja, das hat er gesagt, es ging ja darum. Sind was Veganer eigentlich Metaverse? Ja, das ist schön ausgesprochen. War ganz schön jung für so einen Professor Dr. Dingens. Man muss ja mal graue Bärte haben. Und ja, so. Wer hat denn eigentlich gegeben, diesen Professor? Wer ist da der Schuldige? Aber ich meine, gut, in den Wissenschaften ist ein Professor eh sowas wie keine Ahnung, erste Klausur im Medizinstudium oder so. Eh nur Schwätze. Ich weiß, was man daraus macht, ne, aus dem, was man da lernt. Naja, er macht Propaganda draus. Offensichtlich. Er macht das Staatspropaganda draus. So sehen. Banal, aber trotzdem auch elementar. Meine Perspektive auf diese Aspekte ist die einer soziologischen Rechtsextremismusforschung. Das heißt also zu schauen, was passiert in den radikalisierten rechten Milieus, welche Narrative werden gesponnen. Und dann, das ist der soziologische Aspekt, der die Forschung vom Verfassungsschutz unterscheidet, zu schauen, was sagt das eigentlich über die Gesellschaft, wo sind Anknüpfungspunkte, Andockstellen und Potenziale. Anknüpfungspunkte und Potenziale, ja. Für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft ein illegales Rechtsbla. Also. Nee, für Gramsci und die Zivilgesellschaft. Ja, vielleicht für die auch. Immer wenn Gesellschaft sich modernisiert, immer wenn es Wandel gibt, gibt es auch Gegenbewegungen, gibt es Gegenreaktionen, gegen Feminismus, gegen Kosmopolitismus. Und natürlich, insbesondere, das erleben wir hautnah tagesaktuell, gegen die ökologische Transformation. Ja, es erinnert mich stark an die Grünen, ne, die ISDN verbieten wollten. Ja, eben, ja, und den Transrapid und alles eigentlich. Mhm, genau, so kam es ja dann auch. Im Kontext von Digitalisierung, von Diskussionen um Metaverse ist das Thema interessant. Ich forsche im Moment im Rahmen des European Metaverse Research Network zu Chancen und Risiken des Metaverse für die... Da hat er wahrscheinlich Europageld für gekriegt, für die Chancen. Wollte ich auch gerade sagen, hört sich an wie viel Fördergeld. Ich forsche gerade, hört sich ein bisschen aber auch nach Plauderei an. Was sitzt er denn da? Was macht er? Setzt er sich eine Brille auf und guckt da ein bisschen in der Gegend rum im Online-Raum oder wie erforscht er das mit? Ja, er wird das wahrscheinlich abgleichen mit Theorien ja, von irgendwelchen westlichen Marxisten halt. Ne? Also hier was von, hat Gramsci über Virtual Reality geschrieben? Ja, oder ist das ein Stahlbad? Oder? Ja, aber ist das nicht eh Virtual Reality? Müsste doch Adorno sofort einen Anfall kriegen. Ja. Aber Mars bricht Saban zusammen und jetzt wird uns schon die Realität verkauft. Das ist ja nur wirklich das falsche Leben im falschen Leben, ja. Wie so eine Matroschka-Puppe. Kommodifizierung. Und Spaß macht's auch noch. Find schön, das Publikum hier, alle haben Cash, Cash, Cash um den Hals hängen. Richtig schön ehrlich. Aber guck mal, zumindest in der ersten Reihe jemand, wo man denkt, das könnte jemand mit Migrationshintergrund sein. Das ist ja schon mal was für die Republik. Wird so gelesen, ne? Ich lese jetzt einfach die junge Dame hier vorne mal so. Demokratische Kultur. Das Netzwerk wurde im letzten Jahr mit einer nicht zweckgebundenen Spende von Meta gefördert. Und heute versuche ich mal den großen Rahmen hier zu präsentieren und beides, diese Dinge miteinander zusammenzubringen. Der Begriff des Metaverse ist ja mittlerweile von Mark Zuckerberg gesetzt in der Forschung angekommen. Es gibt immer mehr Publikationen, die sich damit auseinandersetzen, jenseits der Diskussionen und Hypes. Und die, wie ich finde, beste Definition auf Grundlage von all den Dingen, die darüber so diskutiert werden, liefert ChatGPT-4. Metaverse als ein virtueller Rahmen, der Aspekte virtueller Realität, erweiterte Realität und vernetzter Netzwerke verbindet, um ein immersives und dauerhaftes Ökosystem für Nutzende zu gestalten. Und um diesen Charakter der Immersionen soll es jetzt im Besonderen gehen. Ob Mark Zuckerberg das wollte oder nicht, als er den Begriff Metaverse gesetzt hat, er hat eine Warnung damit verbunden, jedenfalls etwas, was wir als Warnung im Hinterkopf haben sollten, wenn der Begriff... Hey, lass mein Lieblingsbuch da raus, du Arsch! Hey! Nee, lässt er nicht. Das gibt Ärger, Quent. Jetzt hast du es dir versaut. Dem Roman Snow Crash genannt worden. Und dieser Roman ist eine Dystopie, eine rechtslibertäre oder auch anarchokapitalistische Dystopie. Demokratie und Umwelt sind zerstört. Das Metaverse ist ein virtueller Raum, ein Fluchtpunkt, um in der virtuellen Realität, der realen Realität zu entfliehen. Und das, was als Snow Crash bezeichnet wird, ist so eine Art Metapher für eine Droge, ein Virus, ein Glaube oder auch eine Missinformation, welches die Menschen und eben nicht nur deren digitalen Avatare befällt und krank macht. Und tatsächlich... Kommunismus, oder wie? Ja. Das hat dystopische Züge, Quent. Aber allein schon... Die Tatsache, dass der Hauptdarsteller Hero Protagonist heißt, sollte ein bisschen noch was klar machen darüber, wie ernst du manche Aspekte dieses Buches nehmen darfst oder nicht und wie sehr Stevenson mit dir spielt gerade. Sehen wir marktradikale, rechtslibertäre Bewegungen und Ideologiefragmente sind nicht zuletzt seit der Corona-Krise auf dem Vormarsch. Das zeigt sich auch im aktuellen Streit um die Wärmepumpe. Tja, und das ist der Vortrag über Rechtsextremismus, den wir hier hören. Da will ich nur noch mal dran erinnern. Genau, was können die armen Wärmepumpen dafür? Ne, die werden bald in Züge gepackt und dann werden sie in Lager gesteckt und dann müssen die überall in Deutschland arbeiten. Das hört sich ehrlich gesagt nach Unterdrückung für mich an. Für die Rechtslibertären, ja. Und die Rechtslibertären, die gründen diese Konzentrationslager für die Wärme. Während unsere Gas- und Ölheizung einen neuen Lebensraum im Osten erobern, meinst du? Weil da gehen die ja hin, wenn wir die ausbauen. Ne? Da muss sich ja auch keiner Gedanken drüber machen. Ist ja nicht so, dass wir die bösen Gas- und Ölheizungen dann wegschmeißen, sondern die gehen halt in Länder, wo man die noch gebrauchen kann. Genau, wegwerfen wäre ja ökologisch eine Sünde. Die müssen upcycled werden. Und es kann auf keinen Fall sein, dass halt dieser Widerstand gegen die Heizpläne der Regierung daherkommt, dass die Leute halt einfach nicht bis auf die Knochen ausgenommen werden wollen, sondern das muss an rechtsextremen Gedankengut aus dem Netz liegen. Herr Quent wird uns das sicher logisch irgendwie libertär, ne? Auch herleiten ganz können. Wichtig. Das Metaverse gibt es. Na, diese Libertären, die ziehen sich halt die Stiefel an und dann marschieren sie die Straße runter und rufen frei 2, 3, 4. Na, weil sie so rechts sind. Noch nicht. Es ist eine Entwicklung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Insofern gibt es Möglichkeiten und Bedarfe hier anzusetzen, um das besser zu gestalten, als es im Web 2 gelungen ist und vor allem auch um darauf zu achten, dass unsere reale Welt nicht so endet, wie sie in Snow Crash beschrieben wird. Was ist deine reale Welt und hat die da Überschneidungspunkte zur allgemeinen? Also er möchte nicht, dass sie wie in Snow Crash endet, er möchte lieber, dass sie wie in Soylent Green endet. Okay, ist in Ordnung. Oder wie in Snowpiercer vielleicht, so. Also nicht mit dem Zug, aber mit diesem Klassensystem. We are the front, and you belong to the back. Ja, schon klar. Schaben, vorne Kaviar. Was die wollen, ist Fahrenheit 451. Das finde ich gut. Die wollen einfach einen Mix von allen guten Dystopien, glaube ich. Aber wenn das Buch ja so eine Art Satire oder so ist, dann kann man ja nicht anhand dessen die Welt analysieren oder so. Es ist so ähnlich mit den bösen Büchern. Ne? Ja, vor allem finde ich... Ernst gemeint. Nee, das hat ja schon einen ernsten Kern. Es geht ja hier schon um praktisch Programmierung der Sprache so ein bisschen. Ne? Mhm. Oder Programmierung halt insgesamt durch Kommunikation. Aber das jetzt hier sich zu leihen, um daran irgendeine Recht, also daran gerade das Rechte festzumachen, ja, in dem Universum dort haben sich die Vereinigten Staaten aufgelöst und alles ist jetzt praktisch privat. Ja? Also es gibt einzelne Stadtviertel, die Firmen gehören und so weiter und so fort. Aber ich sehe gerade weder die AfD noch die FDP noch irgendeinen Rechten, also bis auf einen harten Kern an hier Anarchokapitalisten und extremen Wirtschaftslibertären, die aber nur so eine kleine Menge ausmachen, dass die halt in keiner Weise Gestaltungsmacht haben, sehe ich niemanden, der für dieses Modell trommelt, außer vielleicht so Leuten wie Klaus Schwab. Und wer denen zuhört, wissen wir ja. All die Young Leaders und wer bei der Atlantikbrücke rumhängt und bei sonstigen. So Peter Thiel und so, dachte ich, sind so Vertreter oder der Elon Musk irgendwie. Oder er sagt es, glaube ich, nicht so direkt. Der libertären Ecke sozusagen. Ja, ob die dann rechts sind, ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Ja, das mal erzählen. Was haben also Impfungen, Windräder, Metaverse in dem Kontext noch miteinander zu tun? Was kann man aus bisherigen Transformationskonflikten lernen, insbesondere aus der Perspektive der Erforschung extrem rechter Phänomene? Rechte und verschwörungsideologische Akteure hassen Windräder, sie hassen Impfungen, sie hassen auch das Metaverse. Natürlich. Das ist der Bescheid. Also der gemeine ganze Nenner der anderen, ist der Hass der anderen oder was? Also, die hassen das Metaverse. sagen, pfui, Metaverse, geh weg. Ich lass mich nicht von dir impfen, Metaverse. vor allem, also gleichzeitig kriegen wir immer erklärt, dass die FDP mindestens und die CDU zu großen Teilen auch schon rechts ist. Jetzt erinnere ich mich dran, aber dass die CDU irgendwie auch an der Impfpflichtplanung irgendwie dafür war und so. Ich komme ein bisschen durcheinander und gegen die Wärmepumpen sind sie jetzt aber auch wieder, aber nicht gegen die Wind. Ich krieg da das nicht kongruent irgendwie übereinander, Matthias. Das musst du mir noch mal ein bisschen besser erklären. Oder du redest gerade Unsinn. Das sind die Metakriterien, nach denen er das ausrichtet, wahrscheinlich. Ja, das genau, das ist das Bärenstein-Universum. Das versteht man so. Das ist viel studiert. Im Gegensatz zum Bärenstein-Universum. Ja. Natürlich nicht im Einzelnen. Und sie nutzen auch diese Technologien, das ist kein Widerspruch, aber sie hassen es als Symbole, Streitpunkte und Konfliktarenen der Revolte gegen den globalisierten Liberalismus. Globalisierter Liberalismus, das ist nicht das, was du vertrittst. Das ist nicht das, was dein SED-Leute da... Autoritärer Ökodirigismus. Vielleicht wird so ein Schuh draus oder so. Alter Schwede. Das ist interessant. Ja. So China-Modell-Kram, ne? Das ist kein globalisierter Liberalismus, mein Lieber. In seinem Kopf vielleicht schon. Gemeinsam haben sie auch, es sind Symbole für sozial-immersive Technologien, in denen die globale Entwicklung der Menschheit und ihrer Krise in die Realität des oder der einzelnen Individuen eintritt und andersherum auch. Impfungen sind immersiv, ja? Damit geht die Krise unter die Haut. Die Beziehung zwischen Individuum und Welt wird un... Jetzt kriegt er den vollen Sophismus, ne, Leute? Das ist totale Schwurbelei, wenn ihr irgendwie meint, dass das eventuell eurer Gesundheit nicht gut tut oder so. Das ist Schwurbelei, aber hier dieses... Lass mal das Ismus weg. Vollsuff ist, glaube ich, das bessere Wort. Das ist dies und jenes und hier noch ein philosophisches Konzept. Metaverse, ne, das ist hier Wissenschaft, so ihr scheiß Schwurbler. Ich habe mir einfach mal drei Themen genommen und ich rede jetzt mal eine halbe Stunde darüber, wie die in meinem Kopf zusammenpassen. Wissenschaft, yay! Unmittelbar. Verschwörungserzählungen über Chips von Bill Gates oder das baldige Sterben aller Geimpften aufgrund eines geheimen Plans. Aber die Verschwörungserzählung vom baldigen Sterben aller Ungeimpften, die du und dein Lager erzählt haben, die hast du schon wieder vergessen, ne? Ja. Sind nicht zufällig. Hallo Bobo! Hallo Bobo! Mein Name ist Tavi und ich lasse mich nicht impfen! Okay. Und ich sage es jetzt schon mal, obwohl es noch nicht so weit ist, ich lasse mir auch keine Wärmepumpe einbauen! Keine Impfung. Oh, Schachmatt-Atheisten. Was steht da für die uns nur zuhören? Habeck muss weg, Regierung muss weg, diese Marionetten sind unser Untergang. Frieden mit Russland, Wind und Sonne sind keine Friedensenergien, sondern der Krieg gegen die Natur und das Landvolk. Und das ist jetzt rechtsextremer Antiglobalismus. Frieden mit Russland ist rechts auf jeden Fall rechtsextrem. Meine Fresse, nee. Rechtsextreme Proteste in Schleusingen anlässlich des Besuchs von Wirtschaftsminister Habeck, der ja auch um jeden Zweifel erhaben ist und noch nie irgendwelchen totalen Unsinn geredet hat und schon gar nicht irgendwie jede Woche irgendwas Neues. Die gehen nicht pleite. Die war voll ins Risiko. Ganze ich habe nicht mitgesungen. Die ukrainischen Kraftwerke sind in Ordnung. Die können bleiben. Keine Wärmepumpe. So absurd es klingt, wenn bei Protesten gegen Robert Habeck beispielsweise behauptet wird, Wind und Sonne seien der Krieg gegen das Landvolk und dahinter die Fahne Russlands weht, dahinter steckt auch eine ernsthafte ideologische Gefahr und tiefgreifende Globalisierungskonflikte. Ich frage mich ja, also, ob der Herr Quent mal auf einer Demo war, zur Zeit zum Beispiel des Irakkriegs oder so. Kein Blut für Öl, durchgestrichene amerikanische Fahne, Kohl muss weg, Birne muss gehen, la la la, Frieden schaffen statt Irak angreifen. Die Aufschriften ändern sich, die Leute, die Schilder halten, ändern sich, aber wir waren mal übereingekommen, dass wir den Leuten eben nicht vorwerfen, dass sie Schilder hochhalten mit politischen Forderungen drauf, sondern dass wir demokratisch und pluralistisch damit umgehen. Scheint der Herr Quent aber noch nicht mitgekriegt zu haben. Naja, die sind ja jetzt Ideologen, ne? Die anderen halt nicht. Ja. Und wenn der... Ja, und die sind gesteuert und beeinflusst und sowas angeblich, ne? Obwohl ja der Einfluss von Russland speziell jetzt bei den Ökos auch nicht zu verachten ist, ne? Ja, und auch, ich meine, irgendwelche Demos mit linken Themen, wo Hammer und Sichel fahren, irgendwie rumwehen, ist auch alles in Ordnung, ne? Ja, das würde muss man dann Sinn trennen. Kommen, so. Ja. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aber diese Sachen haben natürlich alle miteinander zu tun. Bei ihm. Eingriffe in die heimische Landschaft, Wärmepumpen in die Wohnungen. Der Staat soll sich gefälligst raushalten. Das ist die verbreitete Gegenreaktion mit teilweise libertären Ansätzen. Der Staat soll sich raushalten, diese verdammten Rechtsextremen, die immer sagen, der Staat soll sich raushalten. Verdammt nochmal, das geht, so geht's aber nicht. Der Staat ist doch, der will doch nur euer Bestes, euer Geld. Genau, also es ist gewesen schön, dass er das einsieht, dass der Staat soll sich nicht raushalten, Globalismus dann ist. Ich frage mich, ob sich das verbessert, wenn der Staat sich einmischt. Wird da irgendwas besser durch? Manchmal ja, wenn der Staat sich einmischt darin, dass die Struktur sich verbessert oder so, dass der Austausch besser funktioniert oder sowas, der Handel meinetwegen. Aber in vielen Punkten blockieren die Leute eher. Privaten, mit dem Einmischen ins Private vor allen Dingen. Das nervt. Diese Entwicklung. In der Protestforschung wird der Widerstand gegen Windräder häufig als NIMBY-Proteste beschrieben. Not in my backyard, nicht in meinem Hinterhof. Genau, und gemeint sind damit die Sympathisanten von Herrn Habeck und Co. Das sind die NIMBY-Leute. Das sind die Leute, die das alles richtig finden, aber sagen, aber nicht bei mir. Die Proteste gegen Windräder und deren Erfolg in der geringen Zahl, wie Windräder gebaut und entwickelt werden, rufen auch deswegen so harsche Gegenreaktionen hervor, weil sie als eine Umkehr des klimarassistischen Externalisierungsparadigmas verstanden werden. Wisst ihr jetzt Bescheid? Klimarassistisches Externalisierungsparadigma. Das ist mein Internet. Ja. Ich finde das Argument super. Ja, wegen diesem Bürgerprotest werden so wenige Windräder gebaut. Das Argument stimmt einfach nicht, weil es werden so wenig Windräder gebaut, weil die einfach nicht sich rechnen, trotz aller Förderungen. Ich meine, wenn nur ein Drittel der ausgeschriebenen Windräder gebaut werden, dann, weil sich nur dafür Investoren finden, dann liegt das nicht an dem Bürgerprotest, dass so wenige Windräder gebaut werden. Deswegen finde ich dieses Argument immer so toll. Ja. Aber jetzt wird ja alles gut. Jetzt ist die Abstandsregelung ja weg, ne? Mhm. Und interpretiert werden können. Das heißt, dass die Kosten und Nebenwirkungen des Wohlstands, insbesondere im globalen Norden, des Lebensstils, des Wohlstands, zu denen eben auch die extremen Treibhausgasemissionen gehören, nicht alle Menschen gleich bedrohen. Besonders vulnerabel sind schon jetzt diejenigen, die... Ja, mehr Ausstoßen von irgendwelchen Sachen und Raubbau an der Natur gibt es in euren tollen sozialistischen Systemen, mein Freund. Ist schön, wie der jetzt gerade in die Corona-Vokabular reingegangen ist mit den vulnerablen Gruppen und dem, was er vorher auch schon gesagt hat. Aber der Klimarassismus entsteht doch auch dadurch, dass wir mehr Produkte produzieren als andere und dann einen höheren Pro-Kopf-Ausschuss haben. Und das ist dann unser Klimarassismus oder was? Ja, dass wir Produkte herstellen für den Rest der Welt? Ja, das sind wir uns, ey. Was sind das für, Arschlöcher. Das machen wir ja nicht mal so richtig groß. Das machen ja die Chinesen, ne? Vor allem mit dem dreckigen Zeug, was sie hier nicht haben wollen. Not in my backyard. Ja, aber ist es schon so, dass unser Pro-Kopf-Ausstoß eben so hoch ist und dann wollen wir uns viel exportieren, ne? Und frecken wollen sie auch nicht hier bei uns, bei Not in my backyard und diese ganzen Geschichten, ne? Und das wird auch alles nicht wahrhaben. Das passt nicht rein. kann man was so sagen. Was war es noch, was er gerade meinte? Ich muss mal zurückspulen. Klimarassismus. Des Wohlstands, insbesondere im globalen Norden, des Lebensstils, des Wohlstands, zu denen eben auch die extremen Treibhausgasemissionen gehören, nicht alle Menschen gleich bedrohen. Besonders vulnerabel sind schon jetzt diejenigen, die statistisch am wenigsten Verantwortung tragen. Naja, das mit dem Vulnerabel, genau, was Price eben auch schon angesprochen hat. Ja, das ist das neue Ding bei denen, ne? Weil das ist immer so ein super tolles Teil, da kannst du halt immer, ach, die Armen, das ist wieder, die Menschen leiden, gibt uns Macht, ne? Also wir sind die Vertreter der Vulnerablen, wir wissen genau, was zu tun ist, damit die geschützt werden, und wenn du das nicht möchtest, dann bist du ein böser Fiesling, der möchte, dass die Vulnerablen leiden. Na, und wir sind die Vertreter von denen und wir machen das jetzt, du Schwein. Und das ist ja nicht nur zur Corona-Zeit schon so gewesen, und dass sie sich daran festbeißen, an dieser vulnerablen Kacke, und sich da zum Agenten von allen aufstoßen, die sie dann aber, wenn die Leute denen irgendwie nicht mehr in den Kram passen und zu nichts mehr zu gebrauchen sind, die bei der nächsten Gelegenheit in den nächsten Graben kicken, das ist auch klar. Also vulnerabel. Das ist euch doch scheißegal. Na, und um die Kinder und so, wo ihr euch zu deren Agenten gemacht habt, es war euch auch egal, wenn die dann da Schule verpasst haben und lauter solche Dinge. Na, weil es ist ja dann wieder so, ja, ach, dann müssen sie sich halt ein bisschen mehr anstrengen später oder so, es wird schon gehen, das war alles kein Problem. So, Menschen können auch mal alleine sein, das kann doch nicht so schwierig sein. Vulnerabel. Jene Bevölkerungen und Menschen in den am meisten betroffenen Regionen, vor allem Menschen im globalen Süden, ärmere Menschen, Migrantinnen, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit auch ältere Menschen, Frauen und natürlich zukünftige Generationen. Lol. Frauen, ne? Vor allen Dingen die Lol. Frauen halt. Ne? Wer kennt sie nicht? So ein Streu. An die sind auch vulnerabel, alle. Alle vulnerabel. Und Behinderten und Ausländern und so weiter. Frauen. Ja. Und Frauen, naja. Und jetzt, ja, was steht da? Climate Justice, Racial Justice. Ne? Wie wohlgemerkt, das ist ein Vortrag hier gegen Extremismus, ne? Über Extremismus. Wahrscheinlich dazwischen ist, ne? Ist Racial Justice, ne? Climate Justice. Ja, kann Racial. Sein, ja. Aber da hast du deine Extremisten, Junge. Da hast du deine scheiß Extremisten. Ja. Ich glaube, das weißt du auch. Windräder symbolisieren gegen diese Klimaungerechtigkeit, zumindest ästhetisch und symbolisch, die Kosten unserer Wirtschafts- und Lebensweise vor unserer Haustür in unseren Okay, was da noch draufstehen? Unter den industriegemachten Klimawandel leiden die Menschen am stärksten, die am wenigsten dafür verantwortlich sind. Der Industriegemeinden. Ja, unter der industriegemachten Wohlstand hier in Deutschland, davon profitieren am meisten die Schwächsten. Das kannst du da mal draufschreiben auf deine Scheißkarte. Ja, und auch in den Ländern, die er meint, ist es ja so, dass die durchaus auch von den Errungenschaften der Technologie profitieren. Vielleicht nicht in dem maximalen Maße, aber die freuen sich ja auch über Penicillin, Traktoren und so weiter und so fort. Ja, und dass eben in einem Wohlstandsland der Wohlstand höher ist, das ist doch auch irgendwie ein billiger, wie soll ich sagen, das ist ein ganz billiges Argument hat. Ja, jetzt hat er aber seinen Finger erhoben hier. Jetzt geht's rund. Steht Wälder, drin, so. Wenn man die Narrative entsprechend zitieren will. Wenn dagegen vorgegeben wird, Natur und Umwelt durch das Verhindern von Windrädern schützen zu wollen, dann ist das auch ein Schutz von klimanationalistischen Privilegien, um im deutschen Wald ungestört spazieren gehen zu können, ungestört von den Symbolen der Moderne, von den Symbolen der Klimakrise und unseres überproportionalen Energieverbrauchs. So deep. Schön, wie er die grüne Klientel hier richtig gut beschreibt. Ne? Unglaublich deep. Das ist so treffende Analyse. Und wir könnten so viel verbrauchen, wie wir wollen, ne, Energie, wenn wir nur die entsprechenden Kraftwerke hätten, die uns vorenthalten werden von einer ideologisch denkenden Schickeria. Ja, Stichwort Moderne, ne? Ein scheiß Windrad. Das ist das Symbol für die Moderne, was man nicht haben will, ja. Das ist ja so modern, so ein Aber das Windrad. Atomspalten, ne, das ist nicht das Symbol der Moderne, was man nicht haben will, ja. Das ist alte Technik, die muss haben will, ja. Wie hier bei Herrn Urban aus Sachsen, der demonstrativ unterscheidet in der Wahlpropaganda zwischen einerseits unserer lokalen Natur oder der nationalen Natur, die es zu schützen gilt, und andererseits dem Schutz des globalen. Okay, was hat da stehen? Als ökologisch denkender Mensch werde ich nicht zusehen, wie unsere Natur dem Klimawahn geopfert wird. Ja, wie viele Wälder werden denn gerodet für irgendwelche Windräder? Keins, oder wie? Aber Ja, das aber ist doch unsere nötig, Natur. Unsere damit Natur. wir büßen können, weil wegen uns woanders Wälder abgeholzt werden. Wir müssen das büßen, Chris. Das ist katholische Tradition hier. Ja, stimmt Wir natürlich. sollen den Ablass zahlen, damit wir von unseren Sünden reingewaschen werden. Und Der Quent ist im Endeffekt ein Prediger. außerdem Urban ist auch der beste Name für einen Landmenschen. Also. Klimas, für das man natürlich keine Verantwortung übernehmen will, für das man die Verantwortung ablehnt, für das man die Bedrohung. Wir lehnen die Verantwortung für das Klima ab, ja. Ja, wirklich. Oh, Und da sind Junge, ja nun die Deutschen maßgeblich be beteiligt mit ihren 0,02%. Das kann man nun nicht von der Hand weisen. Wir haben für Hitler nicht genug gebüßt, deswegen müssen wir jetzt auch noch fürs Klima büßen. Wir sind einfach ja. nach Und 45 ich eine habe auch meinen Teller Büßernation und nicht das richtig darf auch nicht aufgewachsen. aufhören. Ich habe auch meinen Teller nicht komplett aufgegessen und deswegen ist jetzt schlechtes Wetter. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Quent. Aber Wetter ist kein Klima, Chris. Ja, aber das ist auch so. Ich übernehme ich auch die Verantwortung für. Ja, man fragt sich, wie muss man sich vorstellen, ne? Was sollen wir denn jetzt Russland machen? Nee, Also, selbst was wenn für wir viel ein schaffen würden, Mensch? das ist doch ein Witz halt. Was für ein Mensch stellt er sich auch vor, der jeden Tag so, dass sein Büchlein durchgeht, okay, in Brasilien wurden wegen mir Bäume Ja, den abgeholzt, in neuen Argentinien sozialistischen. wurden Rinder gezüchtet, in Bla, in Blub und Amen und ich mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Oder wie genau? Verstehst du nicht, dass die Menschen hier genug mit ihrem Leben zu tun Ja, das haben? macht ja nichts. Dafür gibt es ja die Experten, die das dann einfach bestimmen. Und. CO2-Tätervolk, sagt der Sascha. Genau. Im Chat. Ja, darauf erstmal einen langen Atemzug nehmen. Wie gibt es denn weltweiten Liberalismus oder was? In Frage stellt oder leugnet. Gleichzeitig können sich Rechtsradikale und nicht nur die als Umweltschützer und Naturschützer inszenieren. Auf der anderen Seite für die Folgen der eigenen Freiheit, für die globalen Folgen der eigenen Freiheit Verantwortung zu übernehmen oder gar einzufordern, ist ungleich schwerer und das gilt keinesfalls nur für die Rechtsradikalen. Sondern auch Abnehmer für die Chinesen. Oh, shit. Und jetzt, Matthias? Wie willst du das denn? Willst du da, gehst du bald nach Peking und hältst die Predigt dann da in Mandarin auf irgendeinem Platz? Oder Ich meine, wie darf ich mir das vorstellen? den Unterschied in der grundsätzlichen Position, das verstehe ich ja, dass sozusagen die Leute sagen, wir haben jetzt erkannt, das ist das Problem und dann halten wir uns entsprechend dran, den Lösungsansatz zu verfolgen oder so. Nur doch nicht um jeden Preis eben. Und das ist doch das, was dann die AfD dann wiederum stark macht. Ist ja gar nicht so, dass das alles geleugnet wird oder so, das er behauptet hier. Ne? Da macht er sich doch ein bisschen leichter, Herr Quent. Mit dem Thema kennt er sich nämlich auch nicht aus. Ja. Ach, das ist um jeden Preis. Der Preis ist 23, wie man da sieht. Cash, cash, 23 cash, Schlatsch. cash. 23 Mal deine Seele. 23 ist wichtig, ja. Beatrix von Storch, das ist diese sympathische Frau, hat vor kurzem der rechtsradikalen Jungen Freiheit ein Interview gegeben. Nein, da hat sie einen Beitrag veröffentlicht, kein Interview, einen Gastbeitrag veröffentlicht, in dem sie die ökologische Transformation als ein Schurkenstück der Bill und Melinda Gates Stiftung und von einigen internationalen Hintermännern, von Klimaaktivistinnen der Bundesregierung und von BlackRock und damit auch von Friedrich Merz getrieben sei. Man denkt sich, ja, schön wäre es, wenn es doch nur stimmen würde. Die Rechtsradikalen. Ah, ja, es ist mal wieder so eines passiert, aber nicht, aber es wäre gut, wenn es passiert. Und auch jetzt ist es passiert. Schön wäre es, wenn es so wäre. Ach, könnten wir nicht. Der Klimawandel wird schon von denen inszeniert, das ist schon klar. Aber diese ganze Energiewende vorangetrieben eben. Und das ist doch dann auch das Übertriebene. Also, er stellt sich einfach dumm, ne? Er tut so, als würde er es nicht verstehen, aber er weiß ganz genau, um was es geht. Das Thema ist einfach immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, genau. Klimawandel ist für manche Leute immer noch ein neues Phänomen. Ja, das kennen Leute noch nicht. Ja, und ich finde es vor allen Dingen auch lustig, wenn er den Leuten vorwirft, dass sie da irgendwelche Sachen einfach zusammenwerfen würden, die nichts miteinander zu tun haben. Also, dein ganzer Vortrag hier ist sowas. Dabei ist ja seine Masche, genau. Inszenieren sich als Outdogs gegen diese vermeintliche internationale Verschwörung und fabulieren dabei eine totalitäre Fantasie, während in Wirklichkeit die Polizei bei der letzten Generation die Türen eintritt und die... Ja, genau, Ungerechtigkeiten hier, Zivilgesellschaftsforscher. Genau. Hausdurchsuchungen gibt es ja auch nur bei der letzten Generation. Hat es vorher noch nie in Deutschland gegeben, bei niemandem. Auch nicht bei Leuten. Auch nicht bei Leuten, die Witze über Frau Baerbock im Netz gemacht haben oder so. Gibt es nicht. Nein, nein. Oder bei jemandem, der den Innensenator von Hamburg ein männliches Geschlechtsteil nennt. Gibt sowas nicht. Gibt keine Hausdurchsuchungen. Genau. 9. Aktionstag gegen Hasspostings, ne? Hass und Hetze im Netze. Ja, gibt's alles nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft München mal eben die Gewaltenteilung aufhebt. Überhaupt möchte man den Bremserinnen der ökologischen Transformation entgegenrufen, entscheidet euch. Ja, fürchtet ihr... Ja, mal eben die Gewaltenteilung aufhebt, ne? Und das ist jetzt eine Tatsache, ne? Das ist nicht deine Verschwörungstheorie jetzt hier, oder? Diese Wahl muss umgehend rückgängig gemacht werden. Ne? Hm? Hallo? Demokratieprüfung für den Landrat von Sonneberg. Aber ja, sowas machen natürlich nur die bösen Rechten. Haltet ihr euch nun für Klimaplanwirtschaft und Ökosozialismus oder vor der Herrschaft von Big Pharma, Big Tech und grüner Finanzwirtschaft? Schließt sich alles nicht aus. Also, warum soll sich das ausschließen? Denn das ist der Blick der antiliberalen, radikalen Rechten auf die Welt im 21. Jahrhundert. Die Autonomen, die sich in Leipzig Straßenschlachten mit der Polizei liefern. Die letzte Generation, die von Konservativen und Liberalen als Klima-RAF bezeichnet wird. Nein, nein, nein, nein. Tadzio Müller, Aktivist aus Berlin, hat diesen Ausdruck das erste Mal benutzt in einem Interview mit dem Spiegel. Ihr habt selber damit gedroht. Hör auf, die Wahrheit zu verbiegen, Quent. Es ist ja wirklich nicht auszuhalten. Das Weltwirtschaftsforum, Apple, Meta, Google, für die Bewegung des Antiliberalismus und Antiglobalismus ist das Teil derselben Verschwörung. So widersprüchlich wie das wirkt, ist es nicht. Schon die Nationalsozialistinnen machten die behauptete Verschwörung des Weltjudentums für Kapitalismus und Kommunismus gleichermaßen verantwortlich für Kapitalismus und Kommunismus mit dem Ziel der Vernichtung, mit dem Ziel die eigene Macht, die Shoah, den Krieg und die gewaltsame Durchsetzung der Herrschaft der Ungleichheit und damit verbunden die eigenen Privilegien zu rechtfertigen. Guck mal, nochmal ganz schnell vor. Wenn es für Kommunismus war, war es doch gut, ja, ja. Oder wie? Oder nicht? Alter Schwede. Eigene Privilegien, ja. Super Sache. Und auch da wieder, ne? Also diese Ansicht, dass das alles der Kapitalismus und alles irgendwie Schuld an allem ist, ja, die hast du auf der Republika auch. Die hast du in deinen linken Vierteln, in deinem Leipzig auch. Hast du auf irgendwelchen komischen Queer-Demos, hast du die auch, Junge. Also. Die Nationalsozialisten, ja. Der Widerspruch zwischen der extremen Ungleichheit des Kapitalismus und der kolonialistischen, patriarchalen Geschichte und Gegenwart auf der einen und demokratischen Gleichwertigkeitsansprüchen und auch... Das sind die zwei Sachen, die es gibt, ne? Hier, soll ich nochmal, ich spule nochmal zurück. Lernen wir jetzt hier die zwei Welten, die existieren. Geschichte und Gegenwart auf der einen und demokratischen Gleichwertigkeitsansprüchen und auch Liberalisierungsgewinnen durch soziale Kämpfe auf der anderen Seite. Liberalisierungsgewinn durch soziale Kämpfe gibt es nicht, Junge. Also entweder du schmeißt die Leute alle zusammen und erwartest von denen, dass sie alle an einem Strang ziehen und sowas, was du machst, oder ist es liberal? Weil liberal bedeutet das Individuum und nicht wir müssen alle dasselbe Lied singen und an den gleichen Strang ziehen und dieselben Ansichten haben. Du bist hier nämlich der Antiliberale, mein Freund. Und Globalisten und wir brauchen alle eine Ideologie, die über allen drüber steht. Das ist nämlich nicht das, was Libertäre wollen. Oder irgendwelche Liberalen wollen. Soziale Kämpfe. Am Arsch soziale Kämpfe. Wir müssen uns nicht sozial bekämpfen, wir müssen miteinander klarkommen. Aber wir brauchen dann nicht alle das Gleiche für denken. Das brauchen wir nicht. Schon Gruppen, die ihre Situation verbessert haben durch irgendwie soziale Kämpfe, aber du hast auch recht, es ist natürlich ein individuelles Ding. Es geht um individuelle Freiheiten, die man haben will und die normalerweise fehlen. Ja. Ich meine, dass der Sozialstaat ein schlechtes Ding ist, behauptet ja keiner. Dass es einfach absurde Züge annimmt, das ist ja das Problem. Ja, für bestimmte kollektive Werte zu kämpfen, ist ja in einem gewissen Rahmen berechtigt. Aber irgendwann wird es halt absurd. Ja, er hat das ja gerade gegenübergestellt halt auch, ne? Also. Nicht nur unterschiedliche Rechtfertigungsideologien für soziale Ungleichheit im weltweiten Maßstab hervor, wie den Klima. Jetzt sind es auch noch Rechtfertigungsideologien. Alles ist eine Ideologie, ne? Nur das, was die machen, das ist Wissenschaft. Alles andere ist eine Ideologie. Es sind nicht die Ansichten, die irgendwer hat oder aus der Erfahrung heraus, was die Leute halt meinen, was sie wahrnehmen oder so, was ja auch falsch sein kann oder stimmen kann oder was auch immer. Nee, ist alles eine Ideologie, ne? Nur das, was wir machen, das ist die reine Wahrheit. Wir vertreten die Vulnerablen und kümmern uns darum, dass alles gut wird. Und die anderen sind die Feinde. Ne? Der Feind ist der Mensch, der Menschenfeind ist. Ne? Klimarassismus, sondern auch radikale antiliberale Ideologien, die sich gegen das Versprechen von Chancengleichheit an sich richten. Ich zitiere, Liberale bringen keine Kultur, sie bringen Barbarei. Diese Cancel Culture, die LGBT+, Black Lives Matter und feministische Tendenzen einschließt, ist wie ein Aufruf zur Abschaffung aller Arten von Kultur. Es ist der Völkermord an der westlichen Kultur. Wir wählen den Liberalismus gerade deshalb als Repräsentant und Symbol des absolut Bösen, weil die Liberalen immer noch beabsichtigen, die Welt unter der Herrschaft der Liberalen transnationalen. Da fängt er selber an zu grinsen, weil das so ein schöner Strohmann geworden ist, den er da gebaut hat. Er zitiert ja irgendwas und das stimmt ja auch. Ne? Ja. Also der Lindsay, da hat das letztens, James Lindsay hat auch schön gezeigt, dass nämlich Mao genauso scheiße geredet hat. Ne? Und hier der Dugin und die Leute, die ja auch so einen Scheiß reden, die sind ja auch alle Fans von Marx und solche Geschichten. Und das ist nämlich genau, dieses Hufeisen. Bist du auch Fan von Marx-Opex? Das ist dieses Hufeisen, was die Leute wie er ja dann wieder ablehnen und behaupten, nee, wir sind das Gegenteil von den bösen Rechten. Nee, seid ihr halt nicht. Und das hast du ja gerade wieder bewiesen. Dass nämlich dieses liberale Ding nicht euer Team ist und auch nicht das andere Team, sondern steht nochmal außerhalb davon. Also es ist Der Phil hat ein Bingo. Sehr schön. Glückwunsch, Phil. Du bist der Sieger heute Abend. Okay. Was hat er gewonnen? Migräne? Wahrscheinlich. Bingo! Für die Migräne! Tja, und der verwechselt übrigens Amerika mit Deutschland, wollte ich nur kurz sagen. Das so nebenbei. Liberal hier ist was anderes als liberal in Amerika. Das ist auch noch, ja. Hey, Garon sagt, das ist der Erste, den ich sehe, der mich mehr aufregt als Helge. Naja, über Helge kann man auch mal lachen, ne? Hier ist schwierig. Das schreibt nicht irgendein Schwurbler bei Telegram, sondern ein einflussreicher russischer faschistischer Philosoph, Alexander. Ah ja, guck mal. Aber es ist ja noch Dugin. Ja. Oh Mann. Ja, ich sag ja, er hat einen schönen Strohmann gebaut. Doch. Ja, und von ganz schön von gestern, ne? Dieses Zitat, weiß ja nicht, dass heute noch die Prinzipien so sind. Ja, doch, bei Dugin auf jeden Fall, ne? Die Identitären sind ja auch Fans von dem, also das war ja nicht. Okay. Stimmt ja auch. Ja. Also. Na, das ist ja gerade das Ding. Es geht übrigens um Wärmepumpenleugner im Metaverse und vulnerable Gruppen. Genau. Ich kenne die Worte, so ich verstehe, du hast Geräusche gemacht in der Sprache des Deutschen, aber was? Grubzing. Wir machen Grubzing. Genau, das denken wir uns ja auch schon die ganze Zeit. Weißt du, Republika, so Medien und so, ne? Aber immer wenn ich Republika schaue, habe ich einfach weißes Rauschen im Kopf. So, ich merke, die sagen Sachen, aber es kommt nichts an. Ein Buch, das kurz vor dem erneuten russischen Angriff auf die Ukraine auch auf Deutsch veröffentlicht wurde und das beworben wird mit dem Zusatz Bühne frei für den Showdown von wahrhaft apokalyptischem Ausmaß gegen die vermeintlichen... Ja, Nelisson war richtig hier, bei dem die Kräfte des gerechten Zorns diejenigen, die Traditionen und wahren Reichtum, ja gut, das mit den Traditionen und wahren Reichtum... Das kannst du erstmal ausklammern, aber hier der gerechte Zorn, ne, den haben die Woken auch. Ja, den braucht man ja auch, damit man einen gerechten Krieg führen kann, sozusagen. Deren Ziel es ist, die Menschheit selbst auszulöschen. Er ruft auf, was in der hybriden Kriegsführung Russlands seit Jahren zu sehen ist, die Unterstützung von Bewegungen gegen den Liberalismus bzw. von antidemokratischen Bewegungen in den liberalen Demokratien. Dagegen wird eine Falle... Ja, und hast du schon mal Russia Today Sachen aus Amerika von vor ein paar Jahren gesehen? Da spielen die nämlich auch nicht für die Linken, für die Rechten, da spielen die nämlich für die Linken. Da machen die nämlich so Rassismuskram und so ein Zeug. Genauso wie bei diesem Ding von Katar, was wir uns mal angeguckt hatten vor ein paar Monaten. Weil die wissen nämlich, was da die vorherrschende Ideologie da gerade ist. Und diese Desinformation ist dazu gedacht, den Leuten halt einzureden, dass ihre Gesellschaften ganz böse sind und dass sie das alles wegmachen sollen. Dagegen vorgehen sollen. Und das kannst du halt mit rechten Kram machen, das kannst du mit linken Kram machen, je nachdem. Und auch hier jetzt zu behaupten, dass man sich irgendwie Leute ranholt irgendwie und so als Unterstützung, was macht ihr denn den ganzen Tag? Du bist doch Ehrenvorsitzender der Antifa Thüringen. Ihr habt doch genauso eure Bodentruppen, eure Finanziers, eure Rollkommandos, wie der Herr Habeck das so schön ausgedrückt hat. Okay, wann hat er das gesagt? Der ist ja dafür kritisiert worden, dass er Rollkommandos gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Okay, ist ja mir neu. Hm. Muss ich nochmal nachgucken. Rollkommandos sagt man nicht, Rollkommandos sagt man. Die Trumpisten in den USA, die Islamisten im Iran, das autoritäre Regime in China und schließlich die populistischen und rechtsradikalen Bewegungen in Europa. Ja, die Trumpisten, ne, aus Amerika, die stehen mit den allen... Auf einer Linie, oder wie? Also diese ganzen, auch Schwarzen und Hispanics und so, die den Trump gewählt haben, die sind auch alle mit dabei, ne? Ja, also ein paar Ausnahmen bestätigen nur die Regel für ihn. Nehme ich mal an. Wahrscheinlich. Seit an Seit mit Russland steht. Darum gilt, der Krieg Russland ist ein Krieg gegen die liberale Demokratie, den die Aggressoren nicht gewinnen dürfen. Auch Christ- und Linkskonservative nutzen den Kulturkampf gegen emanzipatorische Entwicklung als Instrument, womit sie den Rechten, insbesondere den Rechten, in die Hände. Ja, das finde ich das Beste, dass ich glaube, wir wären ein Kulturkampf. Oder ich würde von Rechten ausgehen, sozusagen. Mhm. Ja, also es ist irgendwie nicht der Fall. Die Kritik am Gendern entsteht durch Gendern. Ja? Nicht, weil die so besessen sind vom Gendern. Diese Rechten. Ne? Ja. Und Gegenbewegungen gegen irgendwelche Entwicklungen kommen meistens daher, dass es diese Entwicklungen gibt. Ja, eben. Und dass es irgendwelche Leute gibt, die das natürlich gerne haben und da draufspringen und sowas, das ist ganz klar. Ne? Also, wie war das? We are here, we are queer, we're coming for your children, ist dann halt auch der falsche Slogan, wenn man gerade schon in so einer Diskussion drin ist. Ja, das ist nicht unbedingt soziale Befriedigung. Und dass das dann irgendwie das dazu... Witz. Ja, ich habe gehört, das war ironisch gemeint. Genau. Ja, wie ja, ja, Witz. Entschuldigung, aber ich habe gerade den Zeitstempel gesehen. Sitzt ihr hier schon eine Stunde lang, acht Stunden lang im Stream? Nein, ja, wir haben in der Zeit, wo du nicht da warst, haben wir schon 8 Stunden geschafft. Guck mal, was wir... Ja, innerhalb von einer Stunde, 8,5 Stunden. Das ja, und du hältst uns jetzt auf. Ja, wir haben ja auf 9-facher Geschwindigkeit geguckt. Stimmt, ja, wir haben einen Marathon hier, das Republika-Marathon. Wir haben noch gut 1,5 Stunden. Das machen wir, wenn wir 100.000 Abonnenten haben, dann machen wir mal einen Republika-Marathon, dann machen wir so einen 10-15-Stream in einem weg. Dann nennen wir uns um in also, die 24-Stunden-Republika-Affen. Nein, weißt du was, wir gucken dann einem von uns zu, wie er Republika guckt. Wir machen so eine so eine Tonspur, wo wir alles kommentieren. Ja. Aus jeder Pore trieft ihm das Habermas, sagt Sascha. Der ist heute gut drauf, der Sascha. Rechte für Verschwörungsideologen, für Dugin ist der Kampf gegen den Liberalismus ein Akt der Selbstverteidigung, denn der letzte Schritt der Liberalen, das sei seit hunderten Jahren schon das Ziel, ist die Ersetzung des Menschen und sei es nur teilweise im nächsten Schritt durch Cyborgs, Netzwerke der künstlichen Intelligenz und Produkte der Gentechnologie. Zitat, nachdem das Geschlecht optional wurde, folgt, dass auch das Menschsein nur noch optional ist. Ja, es gibt auch keine Menschen, die sowas fordern oder so. Ne? Gibt keine Bestrebungen, gibt keinen Juri, Haral und solche Leute. Gibt es einfach nicht. Ne? Gibt's ich nicht. Denke gibt also, nicht. Beep. Ich erinnere daran, dass Zoe Quinn sich einen Speicherchip unter die Haut hat injizieren lassen, weil sie ihren Transhumanismus damals vor Gamergate demonstrieren wollte, weil sie halt schon Homo Novus ist und wir alle noch im Fleisch, wie war das, im Fleischsubstrat gefangen sind. Wir haben doch mal so einen Artikel darüber gelesen irgendwie. Okay. Da ging es um das Fleisch als Substrat, das man überwinden muss und so. Es gibt solche Spinner. Ja, eben. Nur er ignoriert das halt hier wieder und sagt, ja, das haben die sich ausgedacht. Ja, das Geschlecht ist optional und so, ne. Ja, obwohl er ist ja jetzt, glaube ich, immer noch bei den Leuten, die sagen, dass irgendwas schlecht wäre. Und das ist ja natürlich alles prima und ist ja auch so. Ne? Also schlecht ist ja auch komplett optional und Larifari. Ja, ich meine, richtig negativ wird es dann eben, wenn es dann sozusagen nötig wird oder Vorschrift wird oder sowas, dass man irgendwas braucht unter der Haut oder an elektrischen oder was weiß ich, mechanischen Zusatz oder so. Also natürlich ist das noch eine andere Grenze, aber... Ja, und wenn es nach ihm ging, müssten wir halt dann sowas wie eine elektronische Währung einfach schlucken, weil das ist ja fürs große Gute, für die Klimagerechtigkeit, für die Liebe zwischen allen Menschen, all den für Kram. Das Globale, also also am Ende sollen wir einfach zu jedem Thema die Fresse halten und schlucken. Privilegien und so funktioniert halt, ja genau, wir sollen einfach Buße tun für unsere Privilegien und schlucken. Und so läuft es nicht, Quent. So funktionieren Menschen nicht. Dann, das hat man schon so oft gesehen. 1789 zum Beispiel, als den Leuten der Kuchen ausgegangen ist. Und wir sehen es gerade wieder, was in Paris und in ganz Frankreich momentan abgeht. Weiß nicht, ich hatte eben kurz mit Chris drüber gesprochen, der hat das gar nicht mitgeschnitten gehabt, dass Frankreich praktisch de facto am Brennen ist gerade. Okay. Und wir sind auch nicht mehr weit davon entfernt, dass uns sowas auch passiert und er lallt uns hier voll über unsere Schuld und so. Dabei geht es für uns vielleicht demnächst um ganz andere Dinge. Was ist denn da passiert? Hat es denn keiner mitgeschnitten? In Frankreich brennen die Innenstädte. In Marseille ist eine der größten Bibliotheken der Stadt niedergebrannt worden. Polizeistationen brennen, weil halt ein dummer 17-Jähriger irgendwie nicht anhalten wollte, als sie die Polizei kontrolliert hat. Und als die Polizei vor seinem Auto stand, ist er angefahren. Und dann hat ein Polizist geschossen und seitdem glauben die Damen und Herren aus dem Orient, Frankreich seit 3 Nächten in Brand stecken zu dürfen. Die hatten gestern 40.000 Polizisten im Einsatz. Okay. Und die deutschen Medien reden davon, das seien Proteste gegen Polizeigewalt. Ich habe Bilder gesehen von Leuten, die mit einem Wagen in die Front von einem Geschäft reingefahren sind und dann alles rausgerobbt haben, was sie finden konnten. Da wird geplündert. Und anders, ne? Es werden auch schon, ich habe Bilder gesehen von weißen Franzosen, die aus ihrem Auto gezerrt worden und verprügelt worden sind. Also da sind Sachen am Abgehen. ich weiß nicht, was die Medien machen, dass sie das nicht zeigen. Vielleicht möchten sie den Leuten hier keine Ideen geben. Aber das kann das ist schon von Frankreich nach Belgien übergesprungen. Und es braucht nur ein klitzekleines bisschen Pulver, einen klitzekleinen Funken, dann wird das hier auch passieren. In euren Innenstädten. Ich finde das faszinierend, dass das weitgehend ignoriert wird, so wie von Macron. Macron ist während der gestrigen Unruhen auf dem Elton John Konzert gewesen. Cool. Ja, das sind die Reibereien, die passieren eben dann, wenn sowas. Über 500 öffentliche Gebäude wurden in Brand gesetzt, sagt der Hicker. Und das habe ich heute auch gelesen. 500 öffentliche Klingt trotz Gebäude. Trotz der Aktualität im Hinblick auf Warnungen für den Missbrauch von künstlicher Intelligenz verschwörungsideologisch, das ist es auch. Und gleichzeitig dockt diese Agitation des einflussreichen russischen Philosophen, die wir hundertfach, tausendfach reproduziert auf Telegram und in anderen Kanälen finden, an gesellschaftlichen Widersprüchen und Konflikten an. Diese ganze Republika-Veranstaltung ist ein einziges, das Liberale ist böse, die Freiheit ist böse. Nur ihr nennt halt euren scheiß linken Kram, den nennt ihr halt liberal, weil das so schön freundlich klingt. Und der Witz ist, nur weil Dugin das mal aufgeschrieben hat, heißt das ja nicht, dass das seine originären Gedanken sind, ne? Oder dass die nur er hatte. Sondern ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sagen, ich bin eher traditionsbewusst. Die gab es übrigens schon immer. Und früher haben die CDU gewählt, heute können sie das nicht mehr, weil es die CDU in der Form nicht mehr gibt. Ja? Die gibt es schon immer und die werden alle mit Sorgen auf manche Entwicklungen schauen. Tue ich ja auch, ich bin eigentlich ein aufgeschlossener Mensch. Trotzdem sehe ich die Probleme, die Europa hat, die Deutschland hat, die unsere Gesellschaft hat. Ja, trotzdem und habe da auch meine Gedanken zu. Wie kannst du das alles, einflussreicher Philosoph Dugin, wo denn, in Russland? Und nur, dass du die Talking Points halt von ihm wiederfindest. Einflussreich, das bedeutet überhaupt, weil er halt nicht von irgendwelchen Martin S. Punkt und so rezipiert wird. Ne? Und deswegen der ist ja halt auch total wichtig. Martin S. ist ja auch echt der wichtigste politische Player in Österreich und Deutschland. Ganz, ganz wichtiger Typ. Mann, Mann, Mann. Die Nähe zwischen Querdenkerinnen, QAnon, Reichsbürgerinnen, Putinistinnen, Klimaleugner-Szene der AfD zeigt, wie sich diese Bewegung ganz konkret in Deutschland formiert. Eine Bewegung mit so vielen Köpfen, was soll das sein? Eine Hydra? So viele Themen, ja. Das sind ja die Leute, die gegen die Sachen sind, die da irgendwie so durchgeboxt werden sollen. Das sind die antiliberalen Globalistenfeinde. Die internationale Front der Vereinigten antiglobalistischen Internationalen oder was. Das ist ein Hänschen, unglaublich. Sondern in allen westlich liberal geprägten Gesellschaften. Diese Verschwörungstheorien sind also kein, oder Verschwörungserzählungen sind also kein Spinnertum, das nichts mit Gesellschaft zu tun hat, sondern eine Art überdrehte, entfremdete und alle. Liberal geprägt. Ja, wer ist denn dein lieblingsliberaler Philosoph, Quent? Karl Marx? Kategorische Art und Weise, politische Spannungen in der Gesellschaft zu behandeln, die zwar häufig nicht intellektuell durchdrungen werden, aber als agitatorisch verstärkte Stimmungen politisch tiefe Konflikte indizieren und auch radikalisieren. Was steckt dahinter? Dahinter steht so etwas wie eine Angst davor, abgeschafft zu werden. Ja. Man kann die antimodernen, rechtsextremen, rassistischen und verschwörungsideologischen Ideen und Narrative mit einer kollektiven Fear of getting replaced. Oder Fogger. Fogger. Fogger. Ich glaube auch. Die Angst, abgeschafft zu werden. Die Angst, dass man sich mal sein Leben nicht mehr leisten kann und so, wo ihr dann da steht und sagt, ja, keine Angst. Du musst einfach sauer sein auf die anderen Leute, die einfach zu Unrecht ein bisschen das weniger Geld heizen, haben. bisschen weniger essen, wenn du vielleicht einer mal von ein paar Schaben statt einem Stück Fleisch. Ist doch gar kein Problem, wenn du einer von den guten Vulnerablen bist, dann wird dir ja geholfen. Dann kümmern wir uns ja um dich, hier in der sozialen Wärme. Dann helfen wir dir endlich zur Gerechtigkeit, weil wir können das ja einschätzen, wir wissen das ja. Wir können das ja bestimmen, wer hier vulnerabel ist und wer nicht. Paranoia vergleichen, die davon getrieben ist, von der Furcht ersetzt, gecancelt oder ganz abgeschafft zu werden. The Great Replacement, der große Austausch durch Migrantinnen, gesteuert von... Ja, das kommt jetzt, nachdem man hier gerade irgendwie davon geredet hat, ist die eigene coole, gute Gruppe der Demokraten und Liberalen an allen Fronten bedroht wird, vor der Abschaffung steht, ja. Und jetzt projiziert man hier, dass die anderen sich Sorgen machen, dass sie abgeschafft werden, oder was? Ein Great Replacement ist aber auch ein super Begriff. Das ist wie so ein Rorschach-Test, weißt du, so, weil die einen würden das interpretieren als der große Umtausch und die anderen würden das interpretieren als der gute Umtausch. The Great Replacement. Hey, these guys are a great replacement for the guys we had before. Hey, yeah, the Great Replacement. Hey. It's the greater good, the greater good. Jüdinnen in der Verschwörungsideologie, das Ende der Nation, die Abschaffung des traditionellen Landlebens durch die Urbanisierung, das Auflösen alter Geschlechter. Ja, Great Replacement und Juden oder was? Also wieder irgendwelche linken Demos mit dieser Palästina-Karte oder was siehst du da vor deinem Auge, Herr Quent? Aber ich meine, Urbanisierung, das wollen sie doch. Sie haben uns doch schon gesagt, dass das eigentlich nicht aufrechtzuerhalten ist, so mit dem Landleben, und dass halt die Leute mehr in die Städte gehen sollen, damit man da alles zentralisieren kann, damit man auf dem Land nicht mehr und so. Also, ihr müsst euch mal entscheiden, ihr könnt nicht links blinken, rechts abbiegen. Ich meine, das könnt ihr schon, aber irgendwann kommt dann halt ein Bus und hinterher heißt es wieder, der hat nicht geguckt und so. Schlechte Ordnung und der Bedeutungsverlust fossiler Industrien, die gleichsam zum Wohlstandsgarant wie zum Kulturkampf geworden ist. Das prägt die rechte Angstkommunikation in diesen Zusammenhängen. Nach der Abschaffung der Nation... Die rechte Angstkommunikation, der Planet brennt, die Menschen ertrinken, das Klima kommt uns holen, bla bla bla, die Rechten kommen uns holen. Wer arbeitet denn mit Angst? Ihr, hör doch mal auf, ey. Ich glaube, so langsam dieses RP steht, wir richtig projizieren. Jetzt die Abschaffung der Geschlechter, insbesondere der hegemonialen Männlichkeit, die sich unter anderem in der Beherrschung großer, lauter und stinkender Maschinen, im Dinge verbrennen und im Fleischessen manifestiert. Super Level Wissenschaft. Heuchland. Selber lebt man auch davon. Sachen verbrennen. Und es ist ja die Männlichkeit, die zerstört wird. Nicht, dass den Frauen gerade die Rechte weggenommen werden und sie irgendwie Männer in ihre Saunen gedrückt werden. Ja, aber das gibt es ja nicht. Es gibt ja nur hegemoniale Männlichkeit. Ja, ja. Toxisch hegemoniale Männlichkeit. Wer kennt es nicht, ne? Immer diese Leute, die einem erzählen, wie man als Mann sich zu verhalten hat, nennt man auch Feministen. Also. So die Funktionslogik des von Clever Daggett beschriebenen Petromaskulinismus. Dem Niedergang folgt. Oh, very deep, very cool. Aber ehrlich, ja, genau. Meta ist das. Und Linksbums betriebener. Beschriebener Maskulismus, bla. So die verschwörungsideologische Rechte. Als nächstes nur noch die Abschaffung des Menschseins als sich, indem er sich im Metaverse mit der virtuellen Realität verbindet, durch künstliche Intelligenz überflüssig gemacht, durch Neurotechnik entstellt und entfremdet oder ganz gegen Avatare ausgetauscht wird, was also in kulturpessimistischen Lesarten als Post- oder auch als Transhumanismus überdreht wird. Ja, wie Kulturpessimismus, war. Ja, Kulturpessimismus, ich erinnere übrigens daran, dieses Ding ist gelaufen an dem ersten Tag. Und kurz nach diesem Ausschnitt, den ich euch schon mal gezeigt hatte, an einem Sonntag, wo diese eine Dame da meinte, dass man den Leuten keine Hörimplantate verabreichen soll, weil das deren Identität als Behinderte auslöscht. An dem gleichen Tag hat der hier diesen Vortrag gehalten, wo er den Leuten hier irgendwie erzählt, irgendwas vom Kulturpessimismus erzählt. Ja, vor Also. allem, das wird dann zu Transhumanismus aufgedreht von den Leuten von wegen. Transhumanismus ist ein Wort, das kommt aus der Szene der Transhumanisten. Ich meine, die Rechten sitzen ja nicht da und basteln sich jeden Abend neue Feindbilder, sondern das kommt ja daher, dass Leute ihr Maul aufreißen, vom Substrat des Fleisches reden und so. Und es gibt halt Menschen, die berührt das in irgendeiner Form und die sind ethisch irgendwie davon abgestoßen. Matthias, aber das sind nicht irgendwie schlechtere Menschen als du. Obwohl du dich hier so aufspielst, als wäre. Das Fleischsubstrat ist nicht salzig genug. Herr Lindemann, bitte, im Moment wollten wir mit Ihnen nicht zusammenarbeiten. Mein Fleischsubstrat. Ja, wenn ich den Opex reden höre, sehe ich auch so eine Null. Ist das für die Row, oder? Opex ist in der Row Zero für den Quint. Oh. Entschuldigung, das ist aber jetzt hier Mobbing, okay? Mein Fleischsubstrat fühlt traurig. Das ist natürlich ein radikalisierter Unsinn. Ja, weder sind die Nationen abgeschafft, noch sind die Geschlechter abgeschafft. Aber man sieht darin, dass schon klar. Die Nationen sind nicht abgeschafft, nee. Und das hat auch niemand vor, ne? Nee, es arbeitet niemand mit Hochdruck dran, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen, obwohl das sofort wieder auseinanderfallen wird. Aber gut. Und es arbeitet auch niemand dran, die zwei Geschlechter zu entwerten, indem man ihnen 143.000 andere zur Seite stellt und behauptet, die seien genauso valide. Quent, das ist wirklich nur noch eine Shitshow für deine Gefolgsleute, die du hier abziehst. Wenn du dich in einer Diskussion mit echten Kritikern stellen würdest, würdest du einfach so abrauchen. Puh. Kleinere Bedeutungsverluste, das sind kleine Infragestellungen traditioneller Machtverhältnisse und Ordnungssysteme Ja, weil wir wissen, beschäftigt. dass ihr den Hals nicht vollkriegt. Wenn wir euch für 5 Minuten entgegenkommen, kommt als nächstes, dass ihr irgendwelchen Kindern was vorlesen wollt. Vergesst es. Wir kennen euer Modus operandi inzwischen. Ja, und hegemoniale Machtverhältnisse, das ist doch genau das, was ihr wollt. Ihr wollt doch hegemoniale Machtverhältnisse, Zivilgesellschaft. Dafür ist die scheiß Zivilgesellschaft auch da, für Hegemonie. Ja, solange man selber nicht der Hegemon ist, ne? Möchte man das natürlich umso mehr. Gegenreaktion und höchst irrationale Überdrehungen sorgen können. Dabei besitzen Impfung, Windrad, Höchst irrational, Wärmepumpe ja. und in gewisser Weise Höchst auch das irrational, Metaverse aber wenn sich durchaus irgendwelche Potenziale, Äffchen in um. Sylt auf dem Privatjet kleben, das ist keine irrationale Angst, ne? Oh, das Standbild, Chris, vielen Dank. Vielen Dank. Genauso werde ich ihn in meinem Gedächtnis behalten. Also, die Hysterie auf der linken Seite bei jedem Scheißdreck ist ja wohl kaum zu vergleichen mit dem. Also. Das ist jetzt das Gesicht, das er macht, ne? Vom Kolonialismus ging es ja vorhin auch, so stelle ich mir ihn Das vor. ist das Gesicht, Das wenn der Price nach seinem Vortrag so leise Kulturmarxismus in den Raum flüstert. Wo wieder einer fragt, so, meinst du nicht, dass es lieber, dass es eher so und so ist? Er ist eigentlich so eine Art Redcoat gebildeter Mensch, der irgendwo bei den Wilden eingefallen ist und ihnen jetzt sagt so, everything you do is wrong. Have a cup of tea. No, not this way. Macht- und Finanzmonopole aufzuweichen und damit Demokratie und Gerechtigkeit zu stärken. Wohlgemerkt, das Potenzial. Hat er jetzt gerade gesagt, wir müssen Finanzmonopole aufreißen? Das ist aber eine antisemitische Nein, Verschwörungstheorie. aufweichen, aufweichen, Ja, aufgeweichte Monopole, das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Monopole, Was er damit doch gerade sagt, ist, die Juden haben alle Macht, oder wie? Oder wie verstehe ich das? Ja, das stimmt aber. Das habe ich da jetzt gerade rausgehört. Ist auch Tatsachen. Ja, Finanz gesagt und Monopol, ne? Das ist doch diese alte Oh mein Verschwörungstheorie, Gott. oder nicht? Ich muss mal den Herrn Maaßen fragen, was das bedeutet. Also lieber Er monopolar als bipolar, ist also. er der Globalistenkritiker. Erstaunlich. Liegt in der Technologie, nicht in deren aktueller Anwendung. Wenn Impfungen für alle Menschen weltweit gleichberechtigt zur Verfügung stehen würden, was sie aufgrund der Ungleichverteilung von Cash nicht tun, hilft das insbesondere den vulnerabelsten Regionen und Ja, und jetzt würde ich hier eigentlich, habe ich jetzt vergessen, aber habe ich ja schon ein paar Mal eingeblendet, dieses schöne Ding vom Center for Intersectional Justice, ne? Genau deine Leute, Feministen, Intersektional und so, von deren Facebook-Seite, wo sie von Klagemauer TV dieses Video verteilt haben, wo da behauptet wurde, dass mit Impfungen in Afrika die schwarzen Leute da sterilisiert werden. Uiuiui. Mein Freund. Menschen der Welt sich gegen schwere Krankheiten und deren sozialen Folgen wie extreme Armut zu schützen. Insofern sind Impfungen ein Triumph gegen Sozialdarwinismus, aber nur, wenn sie allen zur Verfügung stehen und nicht kolonialistische Muster oder eine. Ein Triumph gegen Sozialdarwinismus. Ja, weil die Leute, die diese Impfung ja auch nicht sich dazu zwingen wollten, gerne, die haben ja auch gesagt, quasi, nur die Starken sollen überleben. Oder haben die vielleicht gesagt, wir glauben, dass wir das auch so hinkriegen, weil wir ein Immunsystem selber haben und entscheiden das für uns selber, dass wir diese Impfung nicht haben wollen? Nee, ne? Und den echten Welttest hatten wir ja. Wir hatten ja jetzt Länder, die wollten die ganzen Impfdosen gar nicht mehr haben, die wir über hatten, die, also, ja, alles ist relativ, ne? Eine Art Impfapartheit, wie es kritisiert wurde, reproduzieren. Windräder und Wärmepumpen versprechen nicht nur klimafreundliche Energiegewinnung, sondern auch eine relative Freiheit von globalen Abhängigkeiten, nicht nur von den teils autoritären Ländern, die. Faktencheck falsch. Na, siehe die Jauchegrube da beim chinesischen Kraftwerk, wo die seltenen Erden vom Rest getrennt werden mit irgendwelchen Chemikalien. Was du aber nicht siehst, erquent, weil es ja in China passiert. Ja. Diese fossilen Rohstoffe liefern, sondern auch von der globalen Fossilindustrie, die die ökologische Transformation seit Jahrzehnten bekämpft und dazu auch rechte und rechtsradikale Netzwerke im großen Maßstab finanziert. Genau, deswegen investieren die alle da, ja. Verschwörungstheorie, Ja, das ist echt wenig dran an der Verschwörungstheorie. Theorie, ja. Quenty Boy. Auch wieder eine Lüge Verschwörer, im Prinzip, alter ne? Verschwörungsideologe, was los, was geht? Also die Öllobby ist genauso eine Verschwörungstheorie wie die Translobby, finde ich. Gibt's beide nicht. Und unterstützt. Erneuerbare Energien sind also ein Schlüssel gegen Klimarassismus, sie können es zumindest sein und gegen Landgrabbing. Das gilt aber nicht automatisch, sondern unter Bedingungen von Verteilungsgerechtigkeit. Das gilt für alle Technologien. Technologien sind politisch und die Frage ihrer Verteilung, ihrer Zugänglichkeit ist hochpolitisch, um diese Verteilungsgerechtigkeit herzustellen, damit sozusagen. Die Frage ihrer Verteilungsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Aber als nächstes wollte er wieder, dass die Leute alle ihre Konten geschlossen kriegen wegen ihren politischen Ansichten, ja? Ja, Werte, ne? Hier und ESG-Kram und so, ne? Ist auch alles total gerecht, ne? Voll gerecht, super gerecht. Ist euch doch scheißegal, wenn da irgendwelche Leute keinen Zugriff mehr drauf haben, wenn ihr nicht leiden könnt. Und die auf eurer Shitliste habt, also. Nee, da geht der Gruppengedanke dann vor, ne? Nicht das Individuum. Soziale Spaltung, ob analog oder digital, nicht verstärkt werden. Was hat das nun mit dem Metaverse zu tun, jenseits der rechten Abschaffungsfantasien? Als ein verbundenes, digitales und immersives Universum soll es dem Individuum noch intensivere Erfahrungen des Eintauchens in das World Wide Web, noch mehr Eintauchen in die Welt ermöglichen. Ja, was haben wir da unten? Quelle? Irgend so eine Seite und darunter steht was? Daneben steht was? WEF? Na, wofür steht das wohl? Nein. Astounding. World Electronic Foundation. Das Weltwirtschaftsforum verspricht mit dem Metaverse, mit ihrer Version des Metaverse, eine Stärkung der globalen Zusammenarbeit durch die Förderung von Einfühlvermögen und das Bewusstsein für globale Probleme durch immersives Lernen, die Ermöglichung einer breiten und inklusiven Beteiligung. Das Weltwirtschaftsforum, das ein bisschen im Geist der Internet-PR der 90er Jahre von einem globalen Dorf spricht, diesmal eben nur mit Avataren und virtuellen Grundstücken. Das sind auch diejenigen, die in der Pandemie den Great Reset formuliert haben. Ja, das kennen viele wahrscheinlich auch nur als verschwörungsideologisches Geraune. Die Idee dahinter war, den Kapitalismus krisenresilienter zu machen, etwas sozialgerechter zu machen, resilienter gegenüber Pandemien und gegenüber der drohenden Klima- oder bereits passierenden Klimakatastrophe. Das ist alles. Der lügt, der lügt. Das ist alles. Balken biegen, das ist wirklich, wir wollten nur den Kapitalismus ein bisschen resilienter machen durch Planwirtschaft. Nicht nur Professor, sondern kriegt auch noch öffentliches Geld für eine. Es ist nicht zu glauben. Ja, aber er kriegt auch Geld für einen Meter von Metaverse oder so, ne? War das nicht so? Klang so, ja. Da singt er halt das Lied seines Herrn, das ist ja oft so, nicht? Genau. Imagine mal Schock. Aber ja, dass wir nicht mehr zu Tagesthemen und sowas einladen, das ist natürlich, nicht mehr so lustig. Ne? Ja, aber es ist auch ein geiler Trick. Ne? Erst den Leuten irgendwas erzählen von wegen, ja, die meinen irgendwas mit dem Weltwirtschaftsforum und dann, ja, das Weltwirtschaftsforum sagt, wir wollen den Kapitalismus ein bisschen krisenfester machen. Ja, ja. Zwinker, zwinker. Und ich find's gut für die Zivilgesellschaft. Ja, ja. Wenn man die Sachen positiv darstellen, das verstehen, haben sie schon verstanden, ja. Ich höre halt echt voll viel von dem Metaversum. So, ich verstehe nicht, was die Leute da so geil dran finden, ganz ehrlich. Aber echt, der ganze Bezug zur echten Sache des Metaverses, der fehlt hier komplett. Jo. Der fehlt komplett. Ja, echt? Ich meine, gibt es da irgendwelche Entwicklungen, Plattformen? Ne? Benutzt das überhaupt irgendwer? Eben. Die Antwort ist nein. Deswegen streut er das einfach mal wieder hier rein. Ich glaube, wir reden miteinander vorbei. Ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Ja, stimmt schon, was du sagst, aber ich meine, das ist ein digitales Ding, ne? Da hast du ja eigentlich unbegrenzt Fläche. Warum nennen die das Metaversum? Naja, aber ich glaube, dass der WEF ja schon da auf eine künstliche Verknappung hinzielt. So ein bisschen sozusagen, weißt du, dass du deine persönliche Entfaltung nicht mehr in deiner Wohnung hast, hast du halt so eine Bänder-Besenkammer, 3x3 Meter. Ja. Aber dann kannst du halt im Metaverse, kannst du dir einen schönen Garten pflanzen und da halt irgendwie dein Pferd halten und ja, aber das war so einfach ist es auch wieder nicht, weil das kostet doch auch wieder Strom und Serverpower und. Naja, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Leute erstmal gebrochen haben, können wir auch wieder Atomkraftwerke bauen. Ist doch ganz einfach, das wird einfach in deinem Pott von deiner Körperwärme, die durch die Bugs erzeugt wird, wird das gepowert oder nicht? Habe ich mal in so einem Kinofilm gesehen. Genau. Funktioniert bestimmt. Der Abhauch. Hieß die Matrize oder so. Lakritze. Oh ja. Die verschwörungsideologische Reaktion war massiv. Man kann sich vorstellen, was die Antiglobalistinnen und Dugins dieser Welt von der Idee des Metaverse, insbesondere des Weltwirtschaftsforums. Ja, das Weltwirtschaftsforum ist bekannt für seinen Liberalismus, ne? Ja, also Wirtschaftsliberalismus. Vielleicht. Nee, auch nicht. Planwirtschaft ist das ja, was sie haben wollen. Eben den Stakeholder-Kapitalismus. Ne? Wir sollten überall reinreden mit Superschlauheit. Warum als ein globales Dorf halten? Tatsächlich zeigen Studien, dass immersive AR. Ja, genau, das globale Dorf. Jetzt wissen wir auch endlich, wo es liegt. In Davos. Da habt ihr es. Ja, da wohnt jedenfalls der Bürgermeister. VR- und AR-Anwendungen gewinnbringend für die Förderung von Empathie, für andere Identitäten, für andere Perspektiven genutzt werden können und dass auch andere... Ihr könnt euch doch in niemanden reinversetzen. Ihr könnt auch bei niemandem mal sagen, so hier, die Alte, die du vorhin gezeigt hast, die da irgendwas geredet hat von Wärmepumpe und Impfung und so, mit der bist du ja auch nicht empathisch. Da denkst du ja auch nicht vielleicht, ja, eventuell hat sie ja bei der einen Sache irgendwie... eine gute Ansicht, bei der anderen vielleicht nicht oder sie weiß vielleicht irgendwas einfach nicht und es ist nicht böse gemeint von ihr oder irgendwelche Sachen. Nee, du zeigst die Leute hier als Beispiel für, hier guck mal, die rechtsextreme Spinnerin, die baue ich ein in meinen tollen Vortrag, um den Leuten zu erklären, wie die Welt funktioniert, du Arschgeige. Empathie, ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung von Empathie. Empathie, ihr könnt nur die Leute angucken und sagen, na, wo sind die vulnerablen Gruppen, die ich hier ausmache? Und dann könnt ihr euch eure Uniform anziehen und sagen, hier, Marsch, Marsch, in die Zukunft. Wir müssen alles hier verbessern, die Welt verbessern. Kann man alles mit dem Punktesystem machen in der Opferhierarchie? Andere Technologien, die unter dem Begriff des Metaverse mit gemeint werden, Inklusion und Partizipation in einem höheren Maße ermöglichen und fördern können. Das ist ja, ich erinnere daran, wie gesagt, das war der gleiche Tag mit der Dame. Da hört er einfach ihren Scheißvortrag an. Die Behinderten werden ausgelöscht in ihrer Identität, wenn die wieder hören können, wegen Technologie. Das ist aber auch. Das ist allerdings bisher noch weitgehend theoretischer Natur. Die Zahl und die Qualität spezifischer Apps und Anwendungen, die sich der Förderung demokratischer Kompetenzen und Kulturen im Metaverse widmen und die beispielsweise in der Bildungsarbeit genutzt werden könnten, ist sehr gering. Es müssten noch viel gezielter Anwendungen, Use Cases, auch Analysen und Beispiele gefördert werden, um eine tatsächliche prodemokratische Wirkung, so wie das Weltwirtschaftsforum ist, auch. Demokratische fucking Kompetenzen, ey. Man muss gefördert werden, damit er weiter Geld verdient, deswegen. Ne? Darum geht es wahrscheinlich. Hier fordert, zu gewährleisten, anstatt auf den Verweis auf positive Potenziale nur mit einem Alibi sozialer Nachhaltigkeit zu agieren. Es gibt bereits eine ganze Reihe von immersiven virtuellen Umgebungen. Millionen Menschen sind dort schon heute unterwegs, bei Roblox, Minecraft, in vielen anderen Welten. Das sind Potenziale für Communities, für User, für die Zivilgesellschaft. Was? Der Cash gemacht. Minecraft ist ein Potenzial für die Zivilgesellschaft? Bist du, ja, der Gramsci in seinem Gefängnis. Nee. Darf ich auch was von dem Zeug rauchen, Matthias? Das ist ja wohl nicht zu glauben. Was? Minecraft. Fucking Minecraft. Das sowas Ähnliches hat der Harari ja auch gesagt, ne? Dass er sich die Zukunft der Überflüssigen, also nicht mehr, wenn alles Roboter und KI machen, dass die Überflüssigen sozusagen dann so eine Art Computerspiel halt spielen die ganze Zeit. Es geht ja alles so ein bisschen in die Richtung. Mein Fleischsubstrat freut sich darüber, Flüssigen. Gemeinschaft entzogen sind. Also wenn sie auch Orte sein können, in denen Bildung, in denen Perspektivwechsel, Organisierung, Umgehung von Zensur und Repression, Selbstwirksamkeitserfahrung statt. War? Umgehung von Zensur und Repression, ihr seid's doch, ihr zensiert doch, ihr deklariert immer neue Dinge als Hass und zu verfolgen. Und dann sollen die Spaces aber Zuflucht vor Zensur und Repression bieten? Wie sollen das gehen gleichzeitig? Ja, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, ne? Es muss aber ein rechtefreier Raum werden. Ich komme nicht ganz mit. Wir sehen allerdings auch, die Gewinne, die Chancen liegen vor allem auf der individuellen Ebene. Einzelne Personen können damit gewinnen, Organisationen können und Unternehmen können damit viel Geld gewinnen. Das ist, was die öffentliche Diskussion im Wesentlichen. Get woke, go broke. Womit jetzt? Zivilgesellschaft. Also. Ausmacht. Und auf der anderen Seite liegen die gesellschaftspolitischen Risiken auf der Makroebene, also auf der Frage, entwickelt sich hier nur noch ein weiteres wirkmächtigeres Instrument des digitalen Überwachungskapitalismus. Digitaler Überwachungskapitalismus, deswegen ist das auch in China, ne? Wegen Kapitalismus, richtig? Es ist die Meldestelle gegen Antifeminismus auch digitaler Überwachungskapitalismus oder ist das schon digitaler Überwachungssozialismus? Kann man so nicht sagen. Quento. Sag mir Quento. Ja, die Stasi war wahrscheinlich auch Teil des Überwachungskapitalismus. Sag mir Quento, Quento, Quento. Wie kann die Zukunft demokratisch gelingen, auch im Metaverse? Wir sehen in den Diskussionen um Windräder beispielsweise, dass es eine ganze Reihe von Ansätzen gibt. Ja. Wer bei Windradentscheidungen in der Umgebung mitbestimmen kann, wer an Gewinnen mitbeteiligt wird, der ist eher bereit, das positiv zu sehen. Wer an Windradentscheidungen in der Umgebung mitbestimmen kann. um dann seine Hand zu heben und zu sagen, not in my backyard. Angesprochen. Ja. Genau. Wie bei, der nicht aufpasst, kriegst du dann in den Garten gestellt, oder was? Der krank war bei der Abstimmung, oder wie genau stelle ich mir das vor? Oder es gibt genauso viele Stimmen, wie der Ort Einwohner hat, das so weit wie möglich von allen Häusern weg zu errichten oder so. Er wird an den Gewinnen beteiligt, also wer da von den Tieren, die geschreddert werden, ein paar sich eine Suppe draus kochen. Das geht dann schon. Gegnen. Es gibt Ansätze von transformativer Partizipation, die ausgebaut werden müssen, wenn es Userinnen ermöglicht wird, das Metaverse oder verschiedene immersive Umgebungen nicht nur mitzugestalten, sondern beeinflusst von immersiven Erfahrungen. Was haben die denn davon? Was haben die davon, wenn ihr Leben im echten Leben vor die Hunde geht, wenn sie die Stromrechnung fürs fucking Metaverse nicht mehr zahlen können? Wenn das Fressen so teuer wird, dass sie sich nicht mehr leisten können? Wenn die Wohnungen so umkämpft werden, weil wir die Grenzen weiter offen? Was haben sie von partizipativem Scheißdreck im Internet? Quen? Die hätten dann in Krypto investieren sollen. Dann wäre das nicht passiert. Nein, Mr. Peterson, ich reg mich nur fürs Mikrofon auf. Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Geht eben auch anders. Welten können anders gestaltet, anders ausgerichtet sein. Dann könnte man auch für die reale Welt Alternativen aufzeigen. Im schlimmsten Fall passiert das Gegenteil. Das Metaverse wird top-down und Cash-Interessen folgend entwickelt. Warte, will er Alternative für Metaverse haben? Nee, weißt er will du, im Metaverse Alternativen für die reale Welt erarbeiten, offensichtlich. Weißt du, Quent, was das Schöne ist an dieser liberalen Gesellschaft, wenn die liberale Gesellschaft, wenn da einer so ein Metaverse anbietet, was scheiße ist, dann gehen die Leute da einfach nicht rein. Aber das kannst du ja nicht, das geht ja nicht bei dir, weil da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Metaverse ist so ähnlich wie der neue Indiana Jones Film? Genau, so ähnlich, ja. Und, und genauso diese ganzen tollen Technologien, die du da hast, ne? Die muss man allen Leuten aufzwingen, weil sonst der Planet stirbt, wo der damit auch stirbt. Und ja, und da kannst du dann nicht Sachen machen, die sinnvoll sind oder so. Nein, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und derjenige, der dann diese dummen Entscheidungen getroffen hat, weil er gemeint hat, er wäre super schlau und könnte das für alle Leute einfach entscheiden, der ist dann hinterher auch für nichts zur Verantwortung zu ziehen. Ja, das mögt ihr natürlich auch alle nicht. Ungleichheiten, Entfremdung, Dummheit und den Hass aus der Entfremdung ist marxistisches Konzept, danke. Dummheit auch. Welt nur digitalisieren. Es geht um die Gestaltbarkeit, um Selbstwirksamkeit, um soziale Lokalisierung, also darum, die Verbindung von dem Lokalen, vom Individuum mit globalen Prozessen herzustellen, Austauschräume zu finden. Das kann eine Chance sein, die aber kein Selbstläufer ist. Es muss ein Zweck sein. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Buzzword, bla, Buzzword. Also ich verstehe dann nur, wir müssen die Leute abholen und mitnehmen, oder? Ja, abholen, mitnehmen und dann kriegt jeder im Gulag halt so ein Virtual Reality Ding auf und kann dann da Konzepte entwickeln, top-down oder down-top oder was auch. Ja, die Virtual Reality, die sie da kriegen, ist das sehr salzige Hering. Jemand, wer war das hier gerade? ÖRR Zwangsmetaverse sagt Igrande Stefan, ja. Ja. Du weißt, woraus meine Albträume gestrickt sind. Stell dir vor, dann morgens musst du einloggen um 8. Sonst kriegst du weniger ich Schaden. Ich brauche da kein Metaverse-Gerät. In jedem Haushalt hat ein Volks-Metaverse-Empfänger zu stehen. Wir bereiten uns hier auf den Metaverse-Case-Szenario vor. Ja, und auch diese Leute, ihr wollt ja schon nicht bei Twitter mit irgendwem reden, der nicht eurer Meinung ist, aber Metaverse, da sollen die alle mit euch dann zusammen reden. Im Metaverse kann man aber ganz toll Sachen entwickeln, wenn man alle geblockt und gesperrt hat, die irgendwie was anderes wollen als man selber. Genau, ja, aber bitte ohne Beine und mit so einem Sicherheitsring, der alle Leute wegdrückt, damit man bloß nicht zu nahe kommt. Deshalb will er das im Metaverse machen, weil in der Realität würden immer wieder die Leute kommen, die sagen, nö, lass das, hör auf, ich bin dagegen. Und im Metaverse kannst du die halt sperren. Und in dem echten Leben wird das halt schwieriger mit dem Sperren. übergreifende Zugänglichkeit und insbesondere die Förderung unkonventionellen Denkens sind große Herausforderungen. Ich würde sagen, bei der KI ebenso wie beim Metaverse. Die Frage ist, dass es bei der Gestaltung von großen immersiven Umgebungen ebenso wie in den KI-basierten Daten häufig dazu kommt, dass so etwas wie Fantasie zu kurz kommt, ja, in großen Datenmengen oder in den digitalen Zwillingen. Also auf der Republika kommt die Fantasie auf jeden Fall nicht zu kurz. Digitaler Zwilling. Ist kein Platz für eine Vorstellung. Wie könnte die Welt eigentlich anders vorstellen? Oder sie ist sehr schwer aus diesen Möglichkeiten herauszukitzeln. Okay, mit Blick auf die Uhr gehe ich auf... Ja, genau, bei diesen ganzen Theorien außer ja, Betriebswirtschaftslehre und solchen Geschichten, ne, ja, das gefährdet euch alles nicht, weil immer mal wieder bewiesen wird, dass die Leute halt eben dann doch nicht so handeln, wie man das immer alles voraussieht und so. Und wie sie nach der Meinung von irgendwelchen Superexperten handeln sollten. Na, und das, was hinten rauskommt, ist dann wieder nicht das, was man haben will. Ne? Wenn man die Leute alle fragt, so findet ihr das richtig, wenn die Frauen alle genauso viel arbeiten wie die Männer und so. So rein von der Idee her, dann sagen sie alle, ja, wieso nicht? Na, aber hinterher machen die das dann halt nicht. Und dann stellt ihr euch wieder hin und sagt Ungerechtigkeit. Es gibt übrigens aktuelle Meldungen, gerade aus Frankreich, dass angeblich die Armee ausgerückt ist. Um sich den Protest anzuschließen so gegen die Polizeigewalt. Oder wie? Also die Polizei hatte wohl heute schon im Verlauf des Tages gesagt, dass sie eigentlich damit drohen, halt nicht hinzugehen, weil sie nicht die nötige Unterstützung kriegen und nicht die nötigen Sachen tun dürfen. Und jetzt mehren sich auf Twitter, die sagen, dass irgendwelche Armeefahrzeuge in die Städte fahren. In einem europäischen Staat, direkt bei einem Nachbarn von uns. Ist es so schlimm, dass angeblich die Armee ausrückt? Ich bin gespannt. Die Zukunft demokratisch gelingt auch im Metaverse. Transformative Partizipation. Oder ich muss wieder... Transformative Partizipation, Gestaltung. Ethik und Vielfalt bei Design. Allein diese beiden Worte in eins zu nehmen, Ethik und Vielfalt, finde ich schon so unsagbar verlogen. Soziale Glokalisierung. Ist das mit Glokalis oder wie? Glokalisierung. Datenschutz und Regulierung. Förderung konventionellen Denkens oder unkonventionellen Denkens, je nachdem, was da stehen mag. Unkonventionell, hat er eben schon gesagt, unkonventionell. Dezentralität, als wenn das ein das Wert an sich wäre. Hat Demokratie zu tun, ne? Sorry, aber verwenden die da ernsthaft einfach so Flaschen, Plastikdinger, Kästen als... Ja. Deko. Das sind Brotkörbe, ja. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Warst du nicht dabei, Opex, obwohl du eigentlich kommen wolltest. Das war fast. Ja, aber ich habe das jetzt erkannt und ich will wieder zurück. Ich will nicht mehr. Aber die haben wir schon lange bei der Republika. Dieser kleinen Übersicht an dieser Stelle nicht weiter mit ein. Ich denke, die Herausforderung in der ökologischen Transformation wie in der digitalen Transformation und im Umgang mit rechtsradikalen Krisendiskursen, die weit über das hinausgehen, was man tatsächlich gesellschaftlich abgrenzen kann und sagen kann, das sind die Rechten und das sind die Demokratinnen, so kann es nicht funktionieren, so funktioniert unsere Gesellschaft leider nicht, führen dazu, dass im Fahrwasser jedes sozialen Wandels die Gefahr antidemokratischer Rückschläge und Nebenwirkungen mitfährt. Das sehen wir mit Blick auf die Diskussion um Wahlprognosen der AfD aktuell mit einer besonderen... Da leidet die Demokratie, ne, wenn die Wahlen nicht so ausgehen, wie du das möchtest. Stärke und Dringlichkeit. Dies zu antizipieren, heißt nicht, Agitatoren und Verschwörungsideologen auf den Leim zu gehen, sondern sensibel zu sein für aktuelle und künftige Spannungsfelder, die sich entwickeln, wie in der Diskussion um eine noch stärkere Immersion und den Schutz von Demokratie und Menschenrechten in den Design des Wandels bereits zu implementieren. Das im Zusammenwirken von Forschung, von Zivilgesellschaft, von Politik und Unternehmen muss eine vorrangige Bedeutung haben, um noch weitere, noch größere autoritäre Rückschläge zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Okay, mit Blick auf die Uhr ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ein paar Sachen können Sie hier noch nachlesen und hier noch nachlesen. Hier noch nachlesen. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Klimarassismus. Ja, gib mir nach 10 Stunden noch Hausaufgaben. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als dieses Buch rausgekommen ist, da haben die Leute ja auch alle diese Memes gemacht, wo sie einfach so random irgendwelche Wörter kombiniert haben. Weil so klingt das halt auch, Klimarassismus. Also. Ja, das ist ein Bingo, Buch, ne? Bingo! Und da hat er auch 3 Leute für gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Ja, ist man Professor nicht, wenn man einfach eine Professur kriegt oder so? Oder muss man da auch, muss man was für machen, ne? Muss man habilitieren oder so, oder? Mhm. Ja. Ja, ist halt ein Soziologenkongress, ne, die Republika. Ja, aber ich finde es trotzdem immer wieder erschreckend, auf welchem niedrigen Niveau hier gearbeitet wird. Ein Applaus an Matthias Quent. Dankeschön. Ich fand das jetzt alles sehr... Ja, das Niveau ist deswegen so schlecht auch, weil man ja mit Lügen durchkommen muss. Und wenn man das nicht wollte oder vermeiden wollte, dann müsste man ja richtig tief in die Sache gehen. Und seine Sachen vernünftig beweisen oder belegen oder so. Ne? Was ja die normale Sozialforschung eigentlich auch ganz gerne mal tut. Aber er nicht. Er hat auch 3 Schilder gezeigt und so eine alte. Das muss doch reichen. Genau. Ja, dieser genau. Schatten unter der Nase und die leicht zur Seite gekämmte Nase. Das hat was, ne? Mhm. Die Brille weg, dann. Also die Kopfform kommt schon so ein bisschen. Ja, so, auch, so ne? Passt schon auf jeden Fall. Mhm. Aber da kann ja keiner was für, dass der Schatten so fällt. Für den Scheitel kann man schon was, ne? Kann man ich finde den Vorschlag ansetzen. Sehr gut von Noral im Chat. Geschwurbel wird ab sofort in Quent gemessen. Was der da von sich gibt, entspricht einem Quent. Flacherdeglaube entspricht 0,8 Quent. Axel Stoll hat es mal auf 0,92 Quent gebracht. Das war schon ziemlich viel. Jo. Aber diese Quentenphysik kann doch keiner richtig beschreiben, oder? Ja, heute ist auch der letzte Tag im Stollmonat. Was? Der war ja diesen Monat, Stollmonat. Habe ich gelesen auf Twitter. Ja, muss man wissen. 2 Kilo zugenommen, nur durch Stollen essen. Das wäre der Stollenmonat, der ist im Dezember. Oh, hab ich jetzt umsonst? Ach, verdammt. Die waren alle kurz vorm Ablaufdatum, deswegen. Vom Abschiebedatum. Erstaunlich. Was machst du? Lässt du tanzen oder was? Ja, dance, baby, dance. Ooh, give it to me, Quent. Yeah. Rechts living with a hernia. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Gott, ich bin so leicht zu unterhalten. Dance, baby, dance. Dance. Ja, so mein Gift draus machen. Also das ist gelohnt. Was ist denn der Text für, ne? Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna turn around. Oder was von Eminem. Oh Mann. Hat der Eminem auch schon was zu Wärmepumpen gerappt? Wärmepumpen im Metaverse. Pump up the Wärme. Vielleicht kann man mit der irgendwie mit dem, kann man mit irgendwie über die Wärmepumpe des Metaverse betreiben, dass die Wärmepumpe gleichzeitig so ein vernetzter Rechner ist, auf dem dein Metaverse läuft. Und je schneller du auf dem virtuellen Fahrrad fährst, umso wärmer kannst du in deiner Wohnung. Hättet ihr lieber eine Wärmepumpe oder eine Permawumpe? Das ist mir komplett Wumpe. Das ist dir komplett Permawumpe? Okay, keine Wärmepumpe. Permawumpe gegen Permafrost. Ja, ja, ja, der Quent. Warte, ist das jetzt gerade so ein Intermezzo oder ist das schon das Ende vom Stream? Das ist leider schon das Ende vom Stream hier. Also zumindest von dem... Von dem wunderbaren Vortrag von Herrn Quent. Also, ich habe einiges gelernt heute, dass man nicht jedem dahergelaufenen Professor zuhören sollte. Immer aufpassen, ob der vorher bei irgendeiner Stiftung gewesen ist. Nicht jedes Buzzword irgendwie wichtig finden, was der rausposaunt. Also, ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr einen mit so viel Buzzwörtern befüllten Vortrag gehört. Und ich meine, hier war ja alles drin. Von Trump bis Dugin. Und das ist ein Vortrag über Wärmepumpen im Metaverse gewesen. Ja, aber es war ja immerhin auch die achte Stunde. Also auch für ihn. Das stimmt, ja. So, also da kann ja, man schon mal was schauen. Seinem Talk einfach das Meta im Metaversum so betont, weißt du? Es ist halt ein Meta-Gespräch. Gespräch über Sprache. Ja, das hat man ja sowieso mit Eindruck, dass er so ein bisschen die ganze Zeit in der Meta-Ebene schwebt, weil in der Realität ist er noch nicht so richtig angekommen. Ne? Da gibt es ja leichte Unterschiede zwischen Meta. Er ist El Hotzos seriöser aussehender Bruder, glaube ich. Der Typ sieht echt aus, als jemand, der NFTs gekauft hat. Ja, wer weiß. Der hat einen Ape-Yacht-Club. Das Schlimmste an ihm, dass er einfach rumgereicht wird im Öffentlich-Rechtlichen, finde ich. Ne? Das ist ja, genau, wir halt würden uns gar nicht so lustig über ihn machen. Ich meine, im Endeffekt, ja, weil er halt die Stichwörter liefert, die die Leute wollen. Ne? Das ist ja der Grund, warum sie ihn anrufen. Da wissen sie halt, was sie kriegen. Ob er auch einen Lapdance kann? Oder twerken? Tja, Professor geliefert. Geliefert wie bestellt. Tja. Und das war erst der erste Tag. Das war erst der erste Tag auf einer Stage, ja. Jetzt stell dir mal vor, Leute schalten jetzt erst rein, weißt du? Und dann denken die, wir sitzen hier da und machen 2 Stunden lang da. Ja, das ist auf jeden Fall persönliche Verunglimpfung. Ganz schlimm, persönliche Verunglimpfung. Dann gucken sie so hier. Was gucke ich mir an? Aber eine Sache habe ich doch vermisst, muss ich sagen, bei dem Talk. Dafür, dass er über Immersionen und sowas gesprochen hat, ein bisschen mehr hätte er vielleicht über Inklusion reden können. Aber das Wort ist gefallen. Ich habe zu wenig Sternchen gehört. Also der Herr muss noch ein bisschen an seinen akademischen Methoden arbeiten. Sonst ist was bedeutet nochmal Immersion? Was war das nochmal? Ja, Immersion statt Inklusion, oder wie? In die Sachen. Eintauchen. Immersion, VR, so. Augmented Reality. Also, Vorbild. Ne? Und was ist mit Pension? Hm? Ich habe mal schon eine Pension. Und was ist eigentlich mit Metaverse im Altenheim? Das war doch so ein Renner. Ein Renner im Altenheim, ein Renner, okay, Price. Ein Renner im Altenheim, okay. Ich meinte jetzt keinen Flitzer im Altenheim, das wäre bedenklich, ja. Nee, der soll bei Fußballspielen bleiben. Ja, aber stell dir vor, was passiert, wenn so ein Flitzer sich mal an den Pfosten ankettet, dann steht er dann nackig. Wie so ein Klimaaktivist oder so. Bei Republika oder wie? Ja, ist ja auch eine Idee. Die können das auch mal vertragen. Nackt ausziehen und hegemoniale Männlichkeit rufen. Wieners out. Dicks out for Harambe. Und wenn sie dich festnehmen, dann musst du sagen, ich will doch hier nur, was ist hier los? Ist das jetzt antiliberale Bestrebungen hier oder wie? Ich partizipiere nur, wie hieß das? Shit, ich hab's vergessen. Ja, Dingsbums Partizipation. Oma, du kommst ins Metaheim, sagt der Psycho. Partizipieren inklusive. Und Leute zahlen da hunderte von Euro für, um das auf der Bühne zu sehen. Ja, 2,99 meine ich. Nee, über 300 Euro. 2,99. Über 300. Weißt du, wenn sie da wenigstens noch ein paar hübsche Tänzerinnen rechts und links hätten oder sowas. Ja, einen haben wir ja hier. Fürs Auge einfach. Die Texte so nachtanzen oder was? Warte, fürs Auge? Du denkst an dein Fleischsubstrat gerade? Was ist da los? Oh ja, mein Fleischsubstrat. Augen sind aus Fleisch? Ist doch stolz, Bruder. Da müssen ja nicht die ganze Zeit ins abspielen. Ah, ja, genau. Ey, das ist reserviert für Christopher Street Day Bericht. Mann. Ja, so. Genau. Was ist das jetzt für dieses Jahr mit der Republika oder machen wir noch einen? Noch lange nicht. Ein? Noch lange nicht. Vielleicht noch einen, ja. Ja, was man so mental verkraftet hat, ne? Das waren so die ersten 2, 3 Sachen, die ich gesehen habe am ersten Tag, die wir jetzt haben. Okay. Da kommen so noch 2 weitere Tage. Ja gut, das muss ja nicht von Belang sein. tja, die Republika wird weiter stehen. Republika bleibt immer gleich. So. Ich dachte, Sonderstream bedeutet, wir machen so eine Ausnahme zu unserem regulären Programm, aber eigentlich ist Sonderstream ein ganz normaler Stream. Wir sind halt nur sehr besonders. Alle. Genau, wir sind sonderbar. Und wir haben eigentlich nur dann ein Thema, ne? Sozusagen ein Thema oder ein Video, ein Artikel. Hey, das, was Chris da so macht, das ist wirklich echt unterhaltsam. Das hat was Exotisches. Ich will dem Mann mein Geld geben. Ein Cash. 23 Euro Minimum, ne? Ist das, ja, ist das schon Überwachungskapitalismus? Oder? Das ist der Überwachungsballstanz. Ja, Mann. Ach ja. Ja. Kommt bestimmt gut an. Die Moves. Moves. Geht in den Wald, schüttelt eure Schultern mit Brotkästen räumen. Genau. Schüttelt mal euren Teppich aus, da könnten vielleicht ein paar Asteroiden rausfallen oder so. Ja. Ist das so? Ja. Heute ist alles möglich im Metaverse. Ne? Fahrt nicht nach Frankreich, um in den Wald zu gehen. Oh, macht das lieber erstmal hier. Genau, geht in den Wald. Dann Probelauf im Wald hier. Hier, Knicklicht, Miete pro Kopf. Dann gibt es da noch so eine Webseite, thatsafespace.net mit Doppel-T. Ja, nett hier, aber schon nett. Mal auf der Safe Space. Ja, und in Frankreich sind die Bürger noch nicht dazu übergegangen, ihre Gebäude da zu verteidigen oder so? Nee, die Rooftop-Koreans sind noch nicht in Stellung. Okay. Ja, das ist halt das ist, ich meine, wir haben den Vorteil, wir haben nicht so viel Tote durch Waffengewalt in Europa, aber der Nachteil ist halt, in so einer Situation bist du halt auch relativ schutzlos. Was willst du machen, wenn so eine Horde Arschlöcher mit einem Molotow-Cocktail vor deiner Wohnung aufzieht? Also fiery, but mostly peaceful ist trotzdem, ja. Ja, aber das Schlimmste sind wirklich die deutschen Medien. Entweder gar nicht berichten oder halt aus einem Blickwinkel, der so erbärmlich apologetisch ist. Also ich sehe es so, wenn hier jetzt wieder Appeasement betrieben wird und wieder so getan wird, als sei das alles nur die Schuld der bösen Weißen und Europäer und so, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das halt bald wieder passiert, in mehr Ländern passiert. Und halt andauernd und anhaltend passiert, bis wir unsere Großstädte abgegeben haben. Naja, wir müssen es ja nicht so dramatisch sehen. Wir werden schon irgendwie einen Ausgleich. Wenn du die Bilder aus Frankreich siehst, dann. Ich meine, rein theoretisch. Hält dir dazu nichts anderes mehr. Wenn der Staat sich nicht darum kümmert oder sich gebacken kriegt, dann machen die Leute das selber, glaube ich. Ich meine, irgendwann wird man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Und man würde sich Menschlichkeit für Frankreich, ist, aber es wird wahrscheinlich irgendwas mit Wärmepumpe zu tun haben und dann sind die Grünen weg und dann herrscht wieder Frieden. Aber das ist vielleicht auch nur eine utopische Vorstellung. Also in Frankreich gerade, da kollabieren und kollidieren Fleischsubstrate. Vielleicht sollten wir alle ins Metaverse gehen und einfach darauf gar nicht mehr achten, was die Fleischsubstrate tun. Ja, schließen wir da Frieden, genau. Ja, aber im Metaversum hört dich keiner schreien, weil du disconnectest einfach. Du hast einfach diese wunderschöne 3x3 Meter Kammer mit einem Abort und einer Matratze und dem großen roten Knopf. Wenn du genug hast, kannst du dich da unterstützt suizidieren. Yes, da freue ich mich ja drauf. Und alle dreimal am Tag klopft und du hast eine frische Portion Schabenriegel vor der Tür stehen. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, geh mal wieder in den Wald, das ist dann nicht so negativ. Was wir brauchen, ist ein Quäntchen mehr Menschenfrieden und Freude. Und was wir alle brauchen, sind mehr Narrativputzerfische, damit wir nicht immer diesen Unsinn glauben. Ja, damit ich die Tagesschau mal andere Leute einladen kann, ja, ja. How I learned to stop worrying and love the Wärmepumpe. Enzo Narrativputzerfisch. Macron hat übrigens auch gesagt, dass die Ausschreitungen in Paris und in Frankreich daran liegen, dass die jungen Leute diese Gewalt in Videospielen sehen. Ah. Ja, sicher. Ja, wirklich, ja, ich meine, das neue Street Fighter ist rausgekommen, da kannst du jeden auf der Overworld kannst du kloppen, weißt du so, also man muss das ja mal testen hier. Die echte Welt ist nur ein Beta-Run für das Metaversum. Hätten wir die Pariser Klimaziele erreicht, dann wäre da jetzt in Paris nicht das, was jetzt da ist. Wahrscheinlich. Dann wäre der Frieden. Aber uns bleibt immer Paris, Chérie. Moment. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, in Paris kannst du prima dich aufhalten, wenn du nicht in die Banlieues gehst. Ne? Ich glaube, das war vor 10 oder 15 Jahren so. Ja. Ja, kann sein, dass es auch vorbei ist. Frankreich, Frankreich. Ja, der Frank, der könnte mal ein Machtwort sprechen. Das ist ja sein Reich. Also, was macht er den ganzen Tag? Das Frankenreich. Karl der Große muss das in die Hand nehmen. Was sagen die Franken dazu, die Deutschen? Die sind zuerst gefragt. Nein, Quatsch. Wir schicken Deutschlands berühmtesten Franken dahin, um Frieden zu stiften. Warte, ist der Stream jetzt vorbei oder läuft er weiter? Aktuell läuft er noch, aber gleich ist er vorbei. Okay. Das macht schon jemand gut. Ihr braucht Frieden! Oh. Wollen wir mal den Narrativputzerfisch zitieren? Blub. Goldorbach, es ist Sonntag. Ja.